Ja, ich danke euch für die Einladung und ich will ungefähr 45 Minuten sprechen und einleiten möchte ich meinen Vortrag mit dieser Schlagzeile der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 21. August 2015. Also Griechenland wurde gerade da schon von Schäuble und Merkel in die Knie gezwungen. Und ja, einerseits möchte ich halt eben in dem Vortrag klären, wie solche Schlagzeilen in einem deutschen Leitmedium im Jahr 2015 wieder möglich geworden sind, nach zwei Weltkriegen, die darum geführt worden sind, solch eine Horrorvision eines deutschen Europas zu verhindern. Es geht also einerseits um diese ja, geopolitisch-wirtschaftliche Ebene, die Erscheinungsebene. Hierbei soll dann im ersten Teil des Referats die Genese dieses deutschen Europas beleuchtet werden. Im Zeitraum wird es ungefähr von der Wiedervereinigung bis zur Eurokrise reichen. Aber andererseits soll halt eben sollen diese geopolitischen Auseinandersetzungen, diese wirtschaftspolitischen Auseinandersetzungen in den breiteren Krisenkontext eingefügt werden. Die Eurokrise soll hierbei als die jüngste Etappe einer langfristigen, grundlegenden Systemkrise, einer systemischen Krise begriffen werden, bei der das Kapital an seinen eskalierenden inneren Widersprüchen zugrunde geht und an die innere Schranke seiner Entwicklungsfähigkeit stößt. Damit soll eine zentrale These, die ich auch im Buch vertrete, begründet werden. Deutschland wird seine Hegemonie nicht halten können, da die deutsche Europapolitik objektiv den Krisenprozess forciert und das deutsche Europa destabilisiert. Also die FAZ freut sich hier in Gestalt des euch allen bekannten Münkler viel zu früh. Also der Text ist wirklich von Heribert Münkler, die meisten dürften ihn ja hier kennen, an der Universität, einer der wichtigsten Propagandisten des deutschen Hegemonialstrebens. Also allgemein, also auf der allgemeinen Ebene soll dargelegt werden, wie die Systemkrise des kapitalistischen Weltsystems die binnenkapitalistischen Auseinandersetzungen eskalieren lässt. Ich will da den Begriff der Krisenkonkurrenz einführen, die auch natürlich auch zwischen Staaten auf dieser geopolitisch-wirtschaftlichen militärischen Ebene tobt. Hier könnte man vielleicht den Begriff des Krisenimperialismus diskutieren. Doch kommen wir erstmal zur politischen Ebene und einem knappen historischen Überblick über die Genese des deutschen Europa. Ich habe ein Kapitel des Buchs auch so benannt, dass das europäische Deutschland kämpft um einen deutschen Euro. Hierbei geht es um den Zeitraum von der Wiedervereinigung von 1991 bis Mitte der 90er Jahre. Das war die Zeit, wo halt eben die Grundzüge der Eurozone festgelegt oder ausgehandelt worden sind, wirklich erkämpft worden sind. Bekannt ist ja der Wiedervereinigungsdeal, der die Grundlage überhaupt der Eurozone dann bildete. Die meisten europäischen Staaten standen der Wiedervereinigung skeptisch bis offen feindlich gegenüber. Bekannt ist ja, dass Margaret Thatcher dem ja offen und sehr vehement opponierte. Aber entscheidender für die Genese der Eurozone war der Widerstand, den Frankreich dem ganzen Unterfangen entgegenbrachte. François Mitterrand, der französische Präsident, hat hinter den Kulissen sehr stark darauf gedrängt, dass Deutschland halt eben sich europäisch einbinden lässt. Das war die Befürchtung Frankreich, dass es vergrößerte Deutschland praktisch zu groß für die Eurozone wird, die Machtbalance aus den Fugen gerät und Deutschland wieder diese berühmt-berüchtigten Alleingänge, diese imperialen Alleingänge unternimmt. Und die französische Idee war, man bindet dieses Deutschland sehr stark europäisch ein. Und die Einführung der europäischen Währung, das war ein zentrales Moment dieses Versuchs, Deutschland halt eben europäisch einzubinden. Die deutschen Funktionseliten haben sich darauf auch eingelassen. Deutschland hat die Beitritts- oder der Schaffung des Euro zugestimmt, wobei die genauen Bedingungen, unter denen das stattfinden sollte, halt eben nicht festgelegt waren. Diese Bedingungen wurden dann erst im Zeitraum zwischen 1990 und 1996 ungefähr ausgehandelt. Es war eine langfristige ökonomische Auseinandersetzung und es gab dort praktisch einen wichtigen Frontverlauf, den zwischen oder einen grundlegenden Frontverlauf, den zwischen Deutschland und den sogenannten Kernländern der Eurozone, den Hartwährungsländern und Frankreich und den Weichwährungsländern. Weichwährungsländer sind halt eben Länder, klassisch Italien, Länder, die halt eben immer wieder ihre Währung gegenüber der D-Mark abwerten mussten, um einigermaßen konkurrenzfähig zu werden, um halt eben den ökonomisch überlegenen, um über diese Währungsabwertung die ökonomisch überlegene deutsche Wirtschaft entgegensetzen zu können. So, es ging aber natürlich auch noch um die innere Struktur der Eurozone. Ob es halt eben ein neoliberales oder ein eher keynesianisches Projekt wird. Deutschland drängte sehr stark auf eine neoliberale Struktur. Franzosen waren eher für keynesianische Momente oder Strukturen der Eurozone. So, was sich letztendlich durchsetzte, war Frankreich auf der territorialen Ebene. Die Eurozone wurde halt eben um die Weichwährungsländer, die sogenannten, erweitert und sie ist halt eben dann in der Art und Weise geschaffen worden, wie sich Frankreich und auch die südeuropäischen Staaten wünschten. Während der Auseinandersetzung hat Deutschland immer wieder damit gedroht, dass zur Not die BRD die Währungsunion mit sich selbst machen wird. Immer wieder wurden von deutschen Funktionseliten die Mitgliedschaft bestimmter südeuropäischer Staaten in Frage gestellt, sogar Frankreichs. Also kurz um 95 herum haben immer wieder Vertreter deutschen Finanzkapitals, deutsche Banken gesagt, dass Frankreich eigentlich auch nicht zur Eurozone gehören kann, weil die halt eben nicht eine starke Wirtschaft haben. So, es setzte sich halt hier in Frankreich dennoch territorial durch, aber in der inneren Struktur setzte sich nahezu vollständig Deutschland durch. Wir haben halt eben eine neoliberal geprägte Eurozone mit der EZB, die in Frankfurt und nicht in Paris sitzt. Und es ist ein reiner Wettbewerbsraum. Das heißt, es findet ein ungeschminkter und ungebremster Wettbewerb zwischen den einzelnen Staaten als Wirtschaftsstandorten da, ohne jegliche soziale oder Ausgleichsmechanismen zu schaffen oder auch wirtschaftspolitische Ausgleichsmechanismen zu schaffen. Das bedeutet, dass halt eben es eine starke Tendenz zur Ausbildung von Ungleichgewichten gibt innerhalb der Handels- und Währungsbilanzen. Wenn unterschiedlich starke Volkswirtschaften in demselben Währungsraum zusammengefasst werden, ohne dass halt eben jegliche Gegenstrukturen geschaffen worden wären, wie zum Beispiel Finanzausgleich. Wir kennen das ja in der BRD, gibt es ja auch unterschiedlich starke Regionen, aber die werden halt im vermittelsten Finanzausgleich, versucht man da zumindest formell, also das wie einen Ausgleich zu schaffen. Und so, hier sehen wir die Folgen dieses neoliberalen Wettbewerbsraums, dieses reinen Wettbewerbsraums. Diese Grafik hier stellt die Entwicklung der Industrieproduktion in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den südeuropäischen Euro-Staaten, also der Südperipherie der Eurozone da. Der Zeitraum geht von der Euro-Einführung 2000 bis zum Jahr 2012, also schon stark nach dem Krisenausbruch. Und der Ausgangswert ist bei allen halt eben 100, ne? 100% im Jahr 2000. Und wie sich dann diese Wirtschaft entwickelt hat. Und wir sehen, es klafft ein riesiger Abgrund im Zuge der Euro-Krise. Deutschland konnte halt den Abstand zu allen Euro-Staaten massiv ausbauen. Das hier ist halt eben der massive Einbruch im Zuge der Weltwirtschaftskrise 2008, von denen sich alle Euro-Staaten nicht mehr erholen können. Mit Ausnahme Deutschlands. Wir sehen das hier. Deutschland hat schon längst inzwischen den Vorkrisenstand der Industrieproduktion erreicht. Bei allen anderen Euro-Staaten ist es nicht der Fall, die hier abgebildet sind. Bei der gesamten südlichen Peripherie und auch bei Frankreich nicht. Diese Länder produzieren heutzutage weniger Wert in der Industrie als vor 15 Jahren. Also für diese Länder war der Euro praktisch ein Desaster. Für Deutschland ist es natürlich eine absolute Erfolgsstory. Ne? Und diese wirtschaftliche Dominanz, wandelte die deutsche Regierung in einen politischen Führungsanspruch in Europa um. Also ein Begriff, den deutsche Funktionseliten in diesem Zusammenhang immer gerne gebrauchen, ist der des Garantiegebers der Eurozone. Deutschland garantiert den Fortbestand der Eurozone. Einfach aufgrund dieses dieses riesigen Abgrunds zwischen Kluft, ist Deutschland das einzige Land, das auf den Finanzmärkten den Fortbestand der Eurozone garantieren kann über seine Bonität. Und Deutschland ist in der Lage, jederzeit dem ganzen Währungsraum halt den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Garantiegeber, und infolgedessen kann halt eben Deutschland die Politik in der Eurozone nach Krisenausbruch diktieren. So. Und wir wissen, wie das aussah mit der Politik. Also Berlin konnte sich bei der Änderung der EU-Verträge in nahezu allen Streitpunkten durchsetzen und ein Europa errichten, in dem weitgehend Deutsch gesprochen werde, wie es CDU-Fraktionssprecher Karoder formulierte. Der von Berlin durchgesetzte Fiskalpakt hat die Austeritätspolitik und damit den einhergehenden Sparterror auf EU-Ebene quasi institutionalisiert. Im Rahmen des Fiskalpaktes mussten ja die Euro-Staaten Verpflichtungen zum neoliberalen Sparen, also zum ausgeglichenen Sparhaushalt in ihrer Verfassung oder ähnliche Dokumente halt hin und übernehmen. Deswegen Institutionalisierung, Sparpolitik. Ne? So, diese Spaltung der Eurozonen Gewinner und Verlierer, die muss jetzt auf diese besagten Ungleichgewichte innerhalb der Währungsunion zurückgeführt werden. Hier ist die Ursache der deutschen Hegemonie zu verstehen. Es geht natürlich dabei um die gigantischen Handelsüberschüsse der BRD gegenüber der Eurozone. Hier ist die Ursache der Eurozone. Und hier klärt sich auch die Frage, woher die Schuldenberge kommen, unter denen Europa zusammenbricht. Diese Grafik hier stellt die Leistungsbilanz Deutschlands gegenüber der Eurozone dar. Als Zeitraum ist 1971 bis 2011 angegeben. Wir sehen hier, und hier sehen wir einen kurzen Anstieg. Und das hier, 2000, das ist die Euro-Einführung. Hier wird der Euro eingeführt, und wir sehen, Deutschlands Leistungsbilanzüberschüsse explodieren regelrecht. Nochmal ganz kurz zum Leistungsbilanz. Leistungsbilanz ist eine Art breit gefasster Handelsbilanz. Kommt die Handelsbilanz rein, sonstige Geldüberweisung und die Dienstleistungsbilanz. Wir sehen also eindeutig einen massiven Anstieg. Und es ist vielleicht interessant zu verstehen, was hier passiert ist. Das sind hier die 80er Jahre. Wieso ist hier Deutschlands Leistungsbilanz so explodiert? Damals gab es ja noch keine Eurozone. Und dennoch sehen wir hier halt einen kurzen Ausschlag, der 1990 mit der Wiedervereinigung einbricht. Das war ein Vorläufersystem des Euro. Ein europäischer Währungsmechanismus, der damals eingeführt worden ist in den 80er Jahren. Und bei dem die europäischen Kurse schon mal angeglichen worden, im Vorgriff auf den Euro, wurde es schon mal geprobt. Und wir sehen, was da passiert ist. Dann gab es schon dort praktisch als eine Art Warnschuss massiven Anstieg der deutschen Überschüsse gegenüber der Eurozone. Das brach dann mit der Wiedervereinigung zusammen. Und das erholte sich auch nicht mehr. In den gesamten 90er Jahren sehen wir, hat Deutschland ja mitunter eine negative Leistungsbilanz mit der Eurozone. Wieso? Dieses ESM zerbricht da, ne? Dieses europäische Währungssystem, das zerbricht 92, und das war natürlich George Soros, der dazu maßgeblich beigetragen hat mit seiner berühmten Spekulation gegen die Bank of England, die damals den ESM verlassen musste. Und im Gefolge dessen verlassen immer mehr Notenbanken den ESM oder sie weiten die Spielräume, in denen sich die Währung bewegen kann, ja? Immer weiter. Das kommt erst wieder mit dem Euro, dass es wieder einen festen Kurs gibt, ja, evidenterweise. Ne? Die werden dann festgelegt vor der Euro-Einführung und wir haben einen festen Wechselkurs. Dann explodiert das erst richtig. So, und man fragt sich erstmal, man könnte sich fragen, wo ist das Problem? Deutschlands Exporte sind halt eben so, Deutschlands Wirtschaft ist nun mal so leistungsfähig, exportieren sie halt eben viel in die Eurozone. Wo ist das Problem dabei? Ne? Und da müssen wir uns jetzt eine mathematisch-logische Selbstverständlichkeit nochmals klar machen, die im deutschen Krisendiskurs hartnäckig ignoriert wird. Die deutschen Exporterfolge sind nur deswegen möglich, weil sich die Zielländer dieser Exportoffensiven verschulden. Jeden Überschuss muss ein Defizit entsprechen. Auf globaler Ebene handelt es sich schlicht um ein Nullsummenspiel. Werden weltweit alle Exportüberschüsse und Handelsdefizite miteinander verrechnet, dann ergibt dies immer genau 0 Euro. Eine einzelne Volkswirtschaft kann somit nur dann Exportüberschüsse erwirtschaften, wenn andere Länder Defizite verzeichnen. Sorry. Wir können ja nicht unsere Überschüsse auf den Mond oder auf den Mars exportieren. Die Welt ist begrenzt. Nochmals, Deutschlands Exportindustrie konnte nur deswegen so erfolgreich sein, weil sich die Zielländer dieser deutschen Exporte zwangsläufig verschulden mussten. Wie gesagt, das ist eine logisch-arithmetische Gesetzmäßigkeit, die Deutschlands führende Volkswirtschaftler und Ökonomen vergessen haben. Also diese europäische Verschuldungsdynamik, die erst Deutschlands Exportweltmeisterschaften ermöglichte, bildet auch das Fundament der derzeitigen machtpolitischen Dominanz der BRD. Bei diesem deutschen Neomerkantilismus wird ja mit dem Exportüberschuss nicht nur Verschuldung, sondern auch Arbeitslosigkeit exportiert. Es fand folglich eine schleichende Deindustrialisierung, insbesondere in der südlichen Peripherie der Eurozone, statt, sodass nun ein großer Teil der europäischen Konkurrenz des deutschen Kapitals entweder ausgeschaltet oder von diesem aufgekauft werden konnte. So. Dabei hat die deutsche Exportdampfwalze bis Krisenausbruch vor allem gegenüber den ökonomisch unterlegenen Ländern Südeuropas enorme Leistungsbilanzüberschüsse erwirtschaftet und somit, wie gesagt, logischerweise zu der Anhäufung der Schuldenberge dort beigetragen. Das sieht man sehr schön an der Grafik hier. Das sind die Gesamtexporte der BRD, also der gesamte Leistungsbilanzüberschuss. Also wir sehen das, eine gigantische Explosion praktisch mit der Euro-Einführung. Hier sehen wir den Abnahme der Eurozone, und das ist etwas schwer zu erkennen. Dieser hellgrüne Graph, das ist die Südeuropa, Südperipherie. Und vorher, vor der Euro-Einführung, gab es keine Leistungsbilanzüberschüsse Deutschlands gegenüber der Südperipherie. Das sieht man hier nochmal vielleicht ein bisschen besser. Das ist der kumulierte Leistungsbilanzüberschuss Deutschlands, also der angehäufte mit der Zeit. Von 1971 bis 2014. Und hier ist die Euro-Einführung. Und dieser Graph ist halt in die Leistungsbilanz mit Südeuropa kumulierte. Oh mein Gott, das ist so. Und wir sehen, dass offensichtlich vorher, vor der Euro-Einführung, Deutschland eine negative Leistungsbilanz mit Südeuropa aufwies. Und das liegt einfach daran, dass die ganzen Arbeitsmigranten aus Südeuropa Geld überwiesen haben in ihre Heimatländer. Erst mit der Euro-Einführung steigen die Überschüsse Deutschlands gegenüber Südeuropa. So. Hier vielleicht noch ganz kurz ein paar Zahlen. Wie viel ist denn das jetzt eigentlich? Deutschland hat seit der Euro-Einführung knapp 900 Milliarden Euro an Leistungsbilanzüberschüssen erwirtschaftet. Vielleicht eine Zahl, die es sich zu merken hat. Knapp 900 Milliarden Euro an Leistungsbilanzüberschüssen und somit logischerweise 900 Milliarden Euro an Schulden außerhalb Deutschlands in der Eurozone. Bei der Südperipherie, bei Portugal, Italien, Griechenland und Spanien sind es 429 Milliarden Euro an Leistungsbilanzüberschüssen Deutschlands. Also rein mathematisch richtig ist es zu sagen, dass Deutschlands Exporte den südeuropäischen Schuldenberg um knapp 430 Milliarden Euro erhöht haben. Dazu beigetragen haben, zur Anhäufung der Schuldenberge. Insgesamt belaufen sich Deutschlands Leistungsbilanzüberschüsse inzwischen auf 1,7 Billionen Euro, 1.700 Milliarden Euro an Auslandsschulden, die Deutschlands Exporte halt eben zwangsläufig verursacht haben müssen. Und diese enormen Überschüsse der deutschen Exportindustrie sind natürlich in dieser Dimension erst durch den Euro ermöglicht worden. Die ökonomisch der BRD unterlegenen Volkswirtschaften können seit der Einführung des Euro nicht mehr mit Währungsabwertungen auf die Exportoffensiven des deutschen Kapitals reagieren. Durch Währungsabwertungen würden ja die südeuropäischen Waren verbilligt. Da dieser Ausweg den Ländern Südeuropas durch den Euro genommen wurde, mussten die Exportüberschüsse Deutschlands durch Schuldenaufnahme beglichen werden. Deutschland hat diese Länder praktisch in die Schuldknechtschaft gezogen. Dann könntest du denn eine neoliberale Schuldknechtschaft. Ja. So. Und wie gesagt, zugleich wurden in der EU bewusst keine sozialen, arbeitsrechtlichen und steuerpolitischen Mindeststandards eingeführt, was zu dem einen bekannten europäischen Wettlauf nach unten in diesen Bereichen führte. Also, dass die Steuern massiv abgesenkt werden für die Unternehmen, dass die Löhne senken, etc. pp. So, hier vielleicht noch eine letzte Grafik, die absolute Dominanz der BRD in der Eurozone anzeigt. Handelsbilanz bei Waren und Gütern. Der blaue Graph oben ist halt eben Deutschland und unten sehen wir halt eben die südeuropäischen Länder und Frankreich. Die BRD hat somit ihre industrielle Basis eindeutig auf Kosten der Eurozone saniert. Also in den Staaten wird Paul Krugman zum Beispiel, so der bekannte keynesianische Ökonom, sprach ja immer von Beggar sein Neighbor, ne? Ruiniere deinen Nachbarn oder bring deinen Nachbarn an Bettelstab. So wird diese Politik für gewöhnlich bezeichnet. Und dieser Begriff kommt aus den 30er Jahren. Das ist natürlich nicht zufällig, weil es ja die Zeit der großen Weltwirtschaftskrise war, wo diese Politik halt eben in der großen Krise von vielen Staaten betrieben wurde. Diese aggressive Exportpolitik, um halt eben andere zu ruinieren und sich auf Kosten anderer in einer schweren Systemkrise zu sanieren. Und dennoch wurden diese Ungleichgewichte, wie es hier offensichtlich wird, auch in den südeuropäischen Staaten vor Krisenausbruch nicht wesentlich thematisiert. Und das liegt vor allem daran, dass sich viele dieser Schuldenländer der derzeitigen Krisenstaaten vor Krisenausbruch auf der wirtschaftlichen Überholspur wähnten. Solange die Schuldenblasen in Südeuropa im Aufsteigen begriffen waren, schienen auch die derzeitigen Pleitestaaten davon zu profitieren. In enger Wechselwirkung mit den deutschen Exportoffensiven entwickelten sich in etlichen europäischen Krisenländern, den gegenwärtigen Krisenländern, sogenannte Defizitkonjunkturen. Unter diesem Begriff versteht man einen Konjunkturaufschwung, der durch die Ausbildung von Defiziten zustande kommt. Salopp gesagt, der Aufschwung wird durch Schuldenmacherei ermöglicht. Der private Sektor oder der Staat nimmt Kredite auf, gibt dieses Geld aus. Und schafft kreditfinanzierte Nachfrage, die stimulierend auf die Wirtschaft wirkt. So rückblickend betrachtet war die europäische Integration selber ein Reflex auf die spätkapitalistische Systemkrise. Das europäische Haus wurde spätestens seit der Euro-Einführung auf einen beständig wachsenden Schuldenberg errichtet, der bis zum Platzen dieser Schuldenblasen allen Beteiligten die Illusion verschaffte, an einem allgemein vorteilhaften Integrationsprozess beteiligt zu sein. Also Deutschlands Exportindustrie erhielt ja seine Absatzmärkte und Europas Schuldenstaaten hatten ihre Defizitkonjunkturen, die ja zumeist mit einer Blasenbildung auf den Immobiliensektor einhergehen. Frankreich Spanien wies vor Krisenausbruch akuten Arbeitskräftemangel auf. Da arbeiteten Hunderttausende von osteuropäischen Wanderarbeitern und Arbeitsmigranten im Bausektor. Und heute weist das Land eine Arbeitslosenquote von mehr als 20% auf. So. Und dabei waren es natürlich nicht zuletzt deutsche und französische Finanzhäuser, die diese Defizitkonjunkturen vermittels großzügiger Kreditvergabe finanzierten. Hier erschließt sich der Kreis der besagten Defizitkonjunkturen zu einem Defizitkreislauf. Die ökonomisch überlegenen Volkswirtschaften des nördlichen Zentrums der Eurozone konnten einerseits natürlich enorme Handelsüberschüsse mit Südeuropa erwirtschaften. Doch zugleich profitierten ihre Finanzsektoren von der Kreditvergabe an den griechischen Staat oder an spanische Unternehmen und Hypotheknehmer. Also die südeuropäischen Volkswirtschaften, die sich verschuldeten, die mussten ja von irgendwo die Kredite kriegen. Die kamen genauso wie die Waren aus dem Norden der Eurozone, aus dem Zentrum. Und folglich entwickelte sich ein Kreislauf, ein ungleicher Kreislauf. Während von Deutschland aus die Warenströme in den Süden der Eurozone flossen, gingen in die Gegenrichtung Wertpapiere, Schuldtitel zurück in den Norden, in die Banktresore deutscher oder französischer Banken, Finanzhäuser. So kommen wir nochmals zum Geheimnis der deutschen Exportoffensiven. Es ist nicht nur der Euro, es gibt noch ein zweites wichtigen Faktor, der dazu beigetragen hat, ne, diese erfolgreichen Exportoffensiven so durchzusetzen in der Eurozone. Und das lässt sich natürlich auf den Begriff bringen. Der Begriff ist uns allen bekannt, das ist Hartz IV. Hier in der miserablen Lohnentwicklung in der BRD, in der Hartz IV, in dieser Prekarisierungs- und Verelendungsstrategie, ist die zentrale Ursache für Deutschlands Exportweltmeisterschaft zu finden. Die Lohnabhängigen der Bundesrepublik mussten sich die Exporterfolge des deutschen Kapitals durch beständiges Gürtel enger schnallen, buchstäblich vom Munde absparen. Und diese Grafik hierfür ist zentral. Das sind die Lohnstückkosten, die Entwicklung der Lohnstückkosten in Europa zwischen der Euro-Einführung 2000 und 2011, Krisenausbruch. Und hier ist Deutschland natürlich Schlusslicht bei der Entwicklung der Lohnstückkosten. Lohnstückkosten, der Anteil der Löhne an den Kosten einer Ware. Deswegen Lohnstückkosten. Je niedriger, desto größer der Konkurrenzvorteil für die entsprechende Industrie. Und da sehen wir Deutschland schlusslich mit knappen 4%. Der nächst niedrige Anstieg in Österreich war schon dreimal so viel fast, 11,6%. Länder wie Irland, Frankreich, Belgien, Spanien, die haben mehr als 20% Anstieg an Grundstückkosten verbucht. Also offensichtlich eine riesige Diskrepanz, die einen massiven Vorteil für die deutsche Industrie bedeutet. Also wenn man jetzt erzählt, das war alles das Genie des deutschen Ingenieurs, der für diese Exporterfolge verantwortlich zeichnet, das ist natürlich Bullshit. Hier ist das, was wirklich wichtig ist. Ne? Essentiell. Die Lohnstückkosten. Bei den Lohnstückkosten ist Deutschland Schlusslicht. Hier ist Deutschland Spitzenreiter beim Ausbau, wie gesagt, Verelendungs- und Prekarisierungsstrategie. Hier sehen wir die Erfolge der Hartz IV als Prekarisierungsstrategie. Anteil der niedrigen Lohnempfänger an allen Arbeitnehmern. 2010 ist das Jahr. Und hier ist Deutschland Spitzenreiter. 22,2. Knapp vor Großbritannien. Vor dem neoliberalen Großbritannien Margaret Thatchers. Das hat Deutschland geschafft. Hat eben dank Hartz IV selbst Großbritannien zu überholen beim Niedriglohn. Das ist die, wir können das zusammenfassen, die mitunter stärkste, ohnehin schon stärkste Industrie, industrielle Basis, konkurrenzfähigste industrielle Basis, konnte die niedrigsten Löhne und den größten Niedriglohnsektor auch noch als zusätzliche Konkurrenzvorteile verbuchen. Und das erst erklärt, wieso Deutschlands Exporte dermaßen durch die Decke gehen konnten gegenüber der Eurozone. Okay. So. Kommen wir nun zur Zusammenfassung der Lage in Europa. Der europäische Währungsraum war charakterisiert durch den Exportweltmeister Deutschland im Zentrum und die Defizitkonjunkturen Südeuropas in der Peripherie. Die bis zum Krisenausbruch durch stetige Verschuldung die Exportüberschüsse Deutschlands aufnahmen. Es entwickelten sich die besagten Defizitkreisläufe, bei denen Nordeuropas Finanzsektor die Verschuldung in der südeuropäischen Peripherie, also in den Absatzmärkten der deutschen Industrie, finanzierte. Dabei schienen auch die südlichen Euro-Staaten hiervon zu profitieren, da sie ja besagte Defizitkonjunkturen ausbildeten. Deutschlands Exportindustrie profitierte somit von der Verschuldung in der Eurozone, ohne dass in Deutschland selber ähnlich dramatische Prozesse abliefen. Wie gesagt, Begriffe, die dafür für diese Strategie verwendet werden, sind wieder Beggars in Ira, wie erklärt, oder Merkantilismus. Man kann das Neomerkantilismus nennen, was in der frühen Neuzeit meistens von diesen Militärdisputien praktiziert worden ist. So. Nach Krisenausbruch fanden in weiten Teilen Südeuropas zusammenbruchsartige Kontraktionen der Industrieproduktion statt. Und dies ist ja auch ein Ergebnis des deutschen Spardiktats, das Merkel und Schäuble in Eurozone aufgetickten. Meine These hierzu lautet, der Wirtschaftseinbruch in Südeuropa wird nicht mehr von einem späteren Aufschwung abgelöst werden. Diese Einbrüche deuten vielmehr auf eine permanente Deindustrialisierung in diesen Ländern hin. In der Peripherie der EU findet ein dauerhafter wirtschaftlicher und sozialer Abstieg statt. Es ist, als ob die dritte Welt sich von Nordafrika über das Mittelmeer bis nach Südeuropa ausbreiten würde. Die deutsche Politik ist derzeit somit bestrebt, die BRD als die unumstrittene Hegemonialmacht eines solch pauperisierten Europas zu etablieren. Den südeuropäischen Staaten soll höchstens noch die Rolle zufallen, die ja auch Osteuropa zukommt. Sie sollen als verlängerte Werkbänke oder Lieferanten billiger Lohnsklaven für die deutsche Exportindustrie bei Bedarf, wenn er sich überhaupt anstellt, firmieren. Und dieser schickt sich ja bereits an, die Märkte Asiens und Amerikas zu erobern. Es findet somit eine Art Lateinamerikanisierung Südeuropas statt, mit der BRD in der Rolle der USA. Und deswegen wurde ja auch an Griechenland dieses brutale Exempel von Schäuble statuiert. Er soll vor allen Dingen andere Länder abschrecken und davon abhalten, jemals wieder gegen diese Hackordnung, die jetzt etabliert worden ist, hier das reiche Zentrum, das übrig gebliebene Zentrum, ne? Und dort diese massiv pauperisierte Peripherie. Niemals wieder soll ein Land der Peripherie gegen dieses deutsche Europa aufmocken und dagegen ankämpfen. Deswegen versuchte ja Schäuble mit aller Brutalität halt dem Griechenland aus der Eurozone zu drängen, um halt ihm dieses abschreckende Exempel zu statuieren. Deswegen musste Griechenland ja praktisch diese nahezu unerfüllbaren Forderungen annehmen erstmal, die damals gestellt worden sind. So. Und das danach, nach diesem Diktat hat ja die FAZ getitelt, wie anfangs dargestellt, Wir sind Hegemonen. Und dennoch argumentiere ich, dass das nicht funktionieren wird, dass diese neue Hackordnung sich nicht wird halten können. Das wird schon nicht dauerhaft oder über einen längeren Zeitraum von einigen Dekaden, so nicht wie es die USA global getan haben, in Europa als Hegemon wird agieren können. Das System, das Deutschland errichtet hat, wird zusehends instabil. Und jetzt möchte ich halt immer auf diese systemische Ebene übergehen und darstellen, wieso dies der Fall ist. Wieso scheitert das deutsche Spardiktat, obwohl es ja anscheinend in der BRD so gut funktioniert. Es erscheint ja vielen und von der Bevölkerung wird es ja geglaubt, dass die Agenda 2010 ja ein Erfolg war, ein voller Erfolg. Und die Funktionseliten haben es ja damals abgefeiert, als beim letzten Jubiläum der Agenda 2010. So. Okay. Um den Krisenverlauf in Europa Verlauf zu verstehen, müssen wir nun auf die globale Ebene gehen und dort den Krisenprozess betrachten. Wir werden dann erkennen, dass in Europa praktisch die globale Krisendynamik gespiegelt wird. Das ist eigentlich gar nicht so außergewöhnlich, was in Europa passiert ist. Dass sich hier halt die globale Entwicklung spiegeln. Ja? So. Wir haben ja die Defizitkreisläufe innerhalb der Europäischen Union diskutiert. An dieser Grafik ist zumindest zu erahnen, dass sich global ähnliche Ungleichgewichte dargestellt haben. Also Defizitkreisläufe, Ungleichgewichte in den Leistungsbilanzen, dass irgendwie hohe Überschüsse erwirtschaftet und irgendwie sehr starke Defizite aufweist. Das ist eigentlich nichts rein Europäisches. Ja? So. Auf globaler Ebene haben sich vor allem die USA verschuldet und somit die Weltwirtschaft maßgeblich angetrieben. Oben hier in der Grafik sehen wir mit China, Deutschland und Japan die Länder mit starken Überschüssen in der Leistungsbilanz. Die Grafik deckt den Zeitraum von 1982 bis 2009, also bis zum Kriseneinbruch. Dieses Schrumpfen der Überschüsse und Defizite, das ist halt eben der Kriseneinbruch, ne? 2008. Der rote Graph unten, der illustriert das gigantische Leistungsbilanzdefizit der Vereinigten Staaten von Amerika. Wir sehen, das ist wirklich wie von einem anderen Staat, ein ganz, ganz, ganz riesiges Defizit. Dieses Defizit ist natürlich vor allen Dingen ein Handelsdefizit. Wir sehen jetzt das Handelsdefizit der Vereinigten Staaten. Das ist ein etwas aktuellerer Graph, der geht bis 2011. Wir sehen hier den massiven Einbruch, ne, im Zuge der Weltwirtschaftskrise. Hier. Und gleichzeitig, dass es sich wiederholt. Ich kann nicht jetzt sagen, dass die Defizite der Vereinigten Staaten längst wieder den Vorkrisenstand erreicht haben. Also es kann hier keine Rede von einem Abbau dieser Ungleichgewichte sein. Und vielleicht auch noch eine Zahl. Das Handelsdefizit der Vereinigten Staaten auf den Höhepunkt dieser Defizitkonjunktur, das umfasst, also kurz vor Krisenausbruch, 800 Milliarden US-Dollar jährlich. 800 Milliarden US-Dollar jährlich an Defiziten, das bedeutet natürlich 800 Milliarden US-Dollar jährlich an Schulden. So, die USA glichen also einem schwarzen Loch der Weltwirtschaft, das durch sein Handelsdefizit einen Großteil der Überschussproduktion der Welt aufnahm und somit stabilisierend auf das gesamte kapitalistische System wirkte. In 2009 bricht es ein, dann holt er sich halt hin, wie gezeigt. Ne? So. Ein Großteil dieses amerikanischen Defizits in der Handelsbilanz entfällt übrigens auf China. Und zwischen China und den USA entwickelte sich ebenfalls ein Defizitkreislauf. China ist halt kaufte halt im Gegenzug für die Exporte an Waren in die USA, Exportüberschüsse, US-amerikanische Schuldtitel auf. Ne? Ein Großteil dieses Devisenschatzes der Volksrepublik China, der ja zwischen 4 Billionen, glaube ich, beträgt, oder ein bisschen mehr als 4 Billionen, besteht halt eben aus US-amerikanischen Treasuries und anderen Schuldverschreibungen. So. Wie gesagt, diese Defizitkreisläufe nahmen bis zum Krisenausbruch an Intensität zu und die Umrisse der globalen Handelsstruktur dürften sich nun abzeichnen, die tatsächlich von Defizitkreisläufen gekennzeichnet ist. Exportorientierte Volkswirtschaften führen ihre Produktionsüberschüsse in sich immer weiter verschuldende Zielländer aus. Das ist in den USA, in Südeuropa, Großbritannien und in Teilen Osteuropas der Fall gewesen bis zum Krisenausbruch. In der Ukraine zum Beispiel war es der Fall. Vielen ist nicht bekannt. Die Ukraine war de facto überschuldet und pleite kurz vor Ausbruch der manifesten Krise als halt eben die ganzen Demonstrationen anfingen, als das Land sich zwischen Ost und West zu entscheiden hatte. So. So, und worauf beruhen natürlich diese ganzen Überschüsse und Defizite in den Bilanzen? Natürlich auf Schulden. Wir sehen hier eine Grafik von McKinsey und die zeigt uns die globale Verschuldung, Gesamtverschuldung, gegliedert nach Sektoren. Das ist eine Studie, die vor kurzem publiziert wurde, ich glaube 2015 oder 14. Und als Zeitraum wird hier uns 2000 angegeben, 2007 und 2014. Zwischen 2007 und 2014 ist die Gesamtverschuldung nochmal um 57 Billionen US-Dollar angestiegen. Und das Entscheidende ist, diese Zahlen sind hier natürlich in Relation zum Bruttoweltprodukt, zur Weltwirtschaftsleistung gesetzt. Das bedeutet, dass die Verschuldung sehr viel stärker ansteigt als die Weltwirtschaftsleistung. Das ist halt eben das Problem. Die Schulden schneller ansteigen als das Bruttoinlandsprodukt oder die Weltleistung, das stimmt irgendwas nicht. Grundsätzlich, die Welt ertrinkt praktisch in Schulden. Das, diese ganzen Ungleichgewichte, worauf Deutschland halt eben seine Hegemonie aufgebaut hat, das ist halt eben ein systemischer Krisenprozess. Und die Welt halt eben, der Kapitalismus als solches kann sich nur noch vermittels Verschuldung reproduzieren. Ja? Also der Kapitalismus scheint tatsächlich nur noch auf Pump zu funktionieren. Vielleicht noch ganz kurz die Zahlen hier, falls es interessiert. 2000 waren es 250 knapp Prozent der Weltwirtschaftsleistung an Gesamtverschuldung und 2014 sind es 286 Prozent. So. Der Kapitalismus scheint nur noch auf Pump zu funktionieren. Ob diese Schuldenmacherei nun staatlich oder privat betrieben wird, ist in dieser Hinsicht einerlei. Beide Arten der Verschuldung schaffen halt eben kreditfinanzierte Nachfrage. Und wichtig ist, dass es halt eben keine Investitionen in die Industrie sind, um mal zum Beispiel die Warenproduktion zu modernisieren oder zu erweitern. Großteil dieser Verschuldung geht halt eben in reinen Konsum rein, in privaten Konsum oder in staatlichen Konsum. So. Dabei setzt natürlich diese Verschuldungsdynamik zeitgleich mit der Ausbildung des finanzmarktgetriebenen Kapitalismus ein. So, und hier können wir nochmal zeitlich sehen. Wann fing das eigentlich an? Wann fing dieser gigantischen Schuldenturmbau an? Ne? Wann wurden diese Schuldenberge ausgeprägt? Und das ist eine interessante Grafik, ein langfristiger historischer Chart der Gesamtverschuldung der Vereinigten Staaten in Relation zum Bruttoinlandsprodukt zwischen 1925 und 2015. Hier sehen wir die Gesamtverschuldung der USA während der Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre. Und hier sehen wir, was ab 1980 passierte. Ein gigantischer Anstieg der Verschuldung in Relation zum Bruttoinlandsprodukt. Also muss dort irgendwas in den 80er Jahren passiert sein, dass praktisch das gesamte System umkippt und plötzlich massiv Schulden ausbildet. Und dieser niedrige Schuldenstand hier, das ist natürlich das goldene Zeitalter des Kapitalismus in den 50er, 60er gewesen, als der Fordismus blühte und es diese riesige Expansion gegeben hat. Ne? Also hier muss irgendwas passieren in den 80er Jahren. Das ist natürlich ein historisch einmaliges Verschuldungsniveau, das natürlich ein riesiges Krisenpotenzial birgt. So. Wichtig dabei ist, dass das System inzwischen parallel dazu, wie gesagt, die Finanzmärkte explodieren. Und vielleicht kann man sich an diesem Chart ganz gut erkennen, dass wir praktisch in einer Blasenökonomie sind, global. Das ganze System hat halt einen riesigen Wasserkopf ausgebildet in der Finanzsphäre. Und der produziert immer wieder Blasen. Die platzen und von neuen Blasen abgelöst werden. Eine Finanzblasenökonomie. Und das kann man sehr schön am Dow Jones sehen. Das sind die 80er Jahre, wie es ansteigt. Und ab den 90ern wird es dann exzessiv. Das hier war die Dotcom-Blase. Wir erinnern uns um 2000 herum, das Internet setzt sich durch und jede Internet-Klitsche, die irgendwann Dot oder Com im Namen hatte, wurde von Finanzinvestoren mit Geld überhäuft. Bis dann der Traum platzte und nahtlos in die Immobilienblase überging. Das hier sind die Folgen der US-Immobilienblase, die ja nicht nur in den USA, sondern auch in weiten Teilen Europas halt eben aufblühte. In dieser Blase platzt dann halt eben 2008. Und was das hier ist, das ist die nächste Blase, in der wir uns jetzt gegenwärtig noch befinden. Also wir sind wieder, das System ist wieder in einer Blase. Und das ist eine Liquiditätsblase. Was bedeutet Liquiditätsblase? Das bedeutet, dass die Notenbanken die müssen ja reagieren auf diesen massiven Einbruch hier. Und wir haben ja gesehen, die Wirtschaft kollabiert regelrecht, als die Blasen platzen. die Wirtschaft dank und die haben halt eben massiv Geld gedruckt, Liquidität in die Märkte gepumpt. Sie haben Schrottpapiere aufgekauft, diese ganzen tollen Finanzinstrumente, die jetzt faul waren, die wurden aufgekauft. Und das führt dazu, dass man natürlich ein Geld, frisches Geld in die Märkte pumpt. Und alle wundern sich, wieso es keine Inflation gibt eigentlich. Die Volkswirtschaft lehrt, wenn man niedrige Zinsen hat und massiv Geld druckt, dann müsste es doch Inflation geben. Und wir haben Inflation. Das ist die Inflation. Jede Spekulation ist eine Inflation der Wertpapierpreise. Es findet eine Inflation in der Finanzsphäre statt. Und der hyperinflationäre Schub wird erst kommen, wenn diese Liquiditätsblase, in der sich das kapitalistische Weltsystem befindet, wenn die platzt. Wenn die platzt, dann gibt es erst den inflationären Schub. Falls das der kapitalistischen Politik nicht mehr gelingt, irgendwie das zu stabilisieren, eine neue Blase aufzublasen. Ne? Und das sieht jetzt nicht so aus, als ob sie in der Lage wären. Die Zinsen sind, wir haben jetzt über Nullzinsen und die viele Notenbanken pumpen ja massiv Geld in die Finanzmärkte. Und deswegen, die Fed ist sich dessen bewusst, dann gibt es jetzt diese massiven Kämpfe innerhalb der Fed, um endlich die Zinsen zu erhöhen. Sie wollen die Zinsen vor allem aus Angst vor der nächsten Krise erhöhen, damit sie wieder irgendwie Luft haben, um überhaupt operieren zu können. Und zugleich können sie gar nicht erhöhen, weil sie Angst haben, dass das System dann zusammenbricht oder zumindest zu sehen instabil wird. Also wir wissen ja, die wollten ja letztens die Zinsen erhöhen vor einem Monat oder so, und das haben sie natürlich nicht getan, weil sie einfach Angst haben. Angst um die Stabilität dieser Liquiditätsblase. Die Politik ist praktisch getriebener dieser Krisendynamik, dieser zwanghaften halt eben Notwendigkeit zur Verschuldung. Ja? Okay, und die Preisfrage lautet natürlich, what's going on? Wieso ist das kapitalistische System auf Verschuldung angewiesen? Wieso müssen die Schulden viel stärker ansteigen als das Bruttoinlandsprodukt? Ne? Und ach, hier nochmal eine. Und so. Okay, dann bringen wir das erstmal. So. Und wir wissen also, das scheint irgendwie nicht mehr ohne Verschuldung funktionieren zu können. Sobald die private oder staatliche schuldengenerierte Nachfrage wegbricht, setzt eine sich selbst verstärkende deflationäre Spirale ein. Und das ist ja auch keine Theorie, das sieht man zum Beispiel an Griechenland, an der Südperipherie. Dort wurde das ja von Deutschen gekappt und wir wissen, was dort passiert ist. 20% Arbeitslose, Wirtschaftseinbrüche und Schrumpfen des BIP um 20-30%. Ne? So, und die Antwort der Wertkritik lautet auf diese Frage, wieso es nicht mehr geht. Letztendlich ist der Kapitalismus schlicht zu produktiv für sich selbst geworden. Die Ursachen sind in der Warenproduktion und nicht in den Finanzmärkten zu sehen. Also die kausalen Zusammenhang zwischen Ausbildung der Finanzmärkte und Krisenursachen wird im öffentlichen Diskurs genau falsch dargestellt. Die Wertkritik argumentiert halt eben, dass die Krise in der Warenproduktion ihre Ursachen hat und dass die Ausbildung, diese ganzen Finanzsphäre, ne, dieses Wuchern in den Finanzsphäre, dass das praktisch nur Folge der Krise in der Warenproduktion, in der warenproduzierenden Industrie ist. Die Produktivkräfte sprengen sozusagen die Fesseln der Produktionsverhältnisse, um hier mal Karl Marx zu paraphrasieren. Und das System stößt an die besagte innere Schranke seiner Entwicklungsfähigkeit. Es geht aber natürlich um die konkurrenzvermittelte Rationalisierung, den Zwang zur Rationalisierung innerhalb der einzelnen Unternehmen. Und das führt dazu, dass die Lohnarbeit aus der Warenproduktion zusehends verdrängt wird und das Kapital seiner eigenen Substanz verlustig wird. Substanz des Kapitals ist immer die Lohnarbeit. Zugleich hat das Kapital die Tendenz, die Lohnarbeit aus der Warenproduktion zu verdrängen. Die immer schneller um sich greifende Rationalisierung und Automatisierung führt somit dazu, dass immer mehr Waren in immer kürzerer Zeit durch immer weniger Arbeitskräfte hergestellt werden können. Neue Industriezweige wie die Mikroelektronik und Informationstechnik beschleunigen diese Tendenz noch weiter. Diese neuen Technologien schaffen ja weitaus weniger Arbeitsplätze, als durch deren gesamtwirtschaftliche Anwendung wegrationalisiert werden. Also klar, in der IT-Branche entstehen Arbeitsplätze, aber jede neu entstandene Branche steht ja in Wechselwirkung mit der gesamten Volkswirtschaft. Und die Art der Wechselwirkung zwischen IT-Branche und gesamter Volkswirtschaft besteht halt eben darin, dass sie massiv, massiv Arbeitsplätze abbaut. Ja? Da sieht man sehr schön hier an den verarbeitenden Gewerbe in den Vereinigten Staaten im Manufacturing. Also wiederum ein historischer Graph zwischen 1939 und 2012 für die Entwicklung der Beschäftigten in der US-Wirtschaft dargestellt. Und wir sehen, was hier zeitgleich mit der Durchsetzung der IT-Revolution passiert ist. Massiver Absturz. Hopp. Jesus. So. So. Diese Systemkrise, also die aus der IT-Revolution resultiert, setzte eigentlich historisch schon in den 70er und 80er Jahren ein, zusammen mit dem Neoliberalismus und der Ausbildung des finanzmarktgetriebenen Kapitalismus, die eine Systemreaktion auf diesen Krisenprozess darstellten. Wie gesagt, zuerst setzte der Krisenprozess in der warenproduzierenden Industrie ein und als Reaktion darauf folgte halt eben diese Verschuldungsdynamik und das Wachstum der Finanzmärkte. So, diese Entwicklung kennzeichnet halt eben einen fundamentalen Widerspruch der kapitalistischen Produktionsweise. Die Lohnarbeit, wie gesagt, bildet die Substanz des Kapitals, doch zugleich ist das Kapital bemüht, durch Rationalisierungsmaßnahmen die Lohnarbeit aus dem Produktionsprozess zu verdrängen. Marx hat für diesen destruktiven Prozess die geniale Bezeichnung des prozessierenden Widerspruchs eingeführt. Dieser Widerspruch kapitalistischer Warenproduktion, bei dem das Kapital mit der Lohnarbeit seine eigene Substanz durch Rationalisierungsschübe minimiert, ist nur im Prozessieren, in fortlaufender Expansion und Weiterentwicklung neuer Verwertungsfelder der Warenproduktion aufrechtzuerhalten. Derselbe wissenschaftlich-technische Fortschritt, der zum Abschmelzen der Masse verausgabter Arbeit in etablierten Industriezweigen führt, ließ auch neue Industriezweige oder Fertigungsmethoden entstehen. So die Ausbildung eines gigantischen Finanzsektors und des korrespondierenden riesigen Schuldenbergs im globalen Maßstab kann folglich als eine Systemreaktion auf einen nicht mehr erfolgreich stattfindenden Strukturwandel aufgefasst werden. Aus dem erläuterten prozessierenden Widerspruch der Warenproduktion resultiert ein industrieller Strukturwandel, bei dem alte Industrien verschwanden und neue hinzukamen, die wiederum Felder für Kapitalverwertung und Lohnarbeit eröffneten. Über einen bestimmten Zeitraum besaßen bestimmte Industriesektoren die Rolle eines Leitsektors, bevor diese durch andere neue Industriezweige abgelöst wurden. So erfahren wir seit dem Beginn der Industrialisierung im 18. Jahrhundert einen Strukturwandel, bei dem die Textilbranche, die Schwerindustrie, die Chemiebranche, Elektro- oder die Industrie oder der Fahrzeugbau als solche Leitsektoren dienten. Und es ist entscheidend, ein Leitsektor muss massenhaft Lohnarbeit verwerten, ansonsten ist er kein Leitsektor. Doch genau dies funktioniert nicht mehr, nachdem die Lohnarbeit aufgrund der Rationalisierungsschübe der mikroelektronischen Revolution sich innerhalb der Warenproduktion verflüchtigt. Vielleicht wird das, also wenn man mit jemandem im Gespräch ist, der keine theoretische Vorbildung hat, ist das vielleicht die beste Methode, jemanden die Krisenursachen knapp darzulegen. Es ist ein gescheiterter industrieller Strukturwandel, auf dem das System halt in dieser Finanzblasenbildung und Verschuldungsdynamik reagiert. Also in zwei Sätzen kann man das dann wirklich jemand, der auch theoretisch nicht vorgebildet ist, näher bringen, die Krisenursachen. So, und sind wir hier? Also hier noch ein kurzes Beispiel. Noch ein kurzes Beispiel für diese Deindustrialisierungsprozesse. Das hier ist die Bruttowertschöpfung der Industrie in Spanien im Verhältnis zum nominalen Bruttoinlandsprodukt. Wir haben ja diese gigantischen deutschen Exportüberschüsse gesehen und hier können wir wunderschön sehen, was für Folgen das in der südlichen Peripherie hatte auf die Industrie. Ihr könnt schon erahnen, wo die Euro-Einführung ist. Die ist hier, 2000. Dann sehen wir den Anteil der Industrie in Spanien in Relation zeitgleich mit den deutschen Exportüberschüssen, deutschen Exportoffensiven immer weiter abnimmt. Und das hier ist der manifeste Ausbruch der Eurozone. Da geht es nochmal richtig kräftig ab. Das geht bis 2011, bis zum zweiten Quartal, die Grafik. Aber evident. So. Also die kapitalistischen Volkswirtschaften entwickelten sich ja folglich in zwei verschiedene Richtungen, um mit dieser systemischen Überproduktionskrise, um mit dieser Systemkrise nicht fertig zu werden, aber dieser überhaupt irgendwie zu begegnen. Ne? Sie verschuldeten sich, um besagte Defizitkonjunkturen auszubilden, wie Griechenland, Spanien, Irland oder die USA, oder sie versuchen, die Widersprüche der spätkapitalistischen Produktionsweise zu exportieren, wie es Deutschland, China, Südkorea oder Japan machen. Es ist besonders wichtig zu verstehen, dass die aggressive deutsche Exportpolitik selber eine reaktionäre Reaktion auf diesen objektiven Krisenprozess war und ist. Deutschland hat die Krise nicht verursacht, genauso wenig wie die Südeuropäer, sondern deren Widersprüche exportiert. Nochmals, es ist somit dieser objektive Krisenprozess der kapitalistischen Warenproduktion, der die zwischenstaatlichen und auch innerstaatlichen Auseinandersetzungen in der Eurozone eskalieren lässt. Die neoliberale Offensive gegen die sozialen Errungenschaften der Lohnabhängigen in der BRD resultierte gerade aus diesem Krisenprozess. Die Intensivierung der Ausbeutung der wahren Arbeitskraft und der Export der Widersprüche der kapitalistischen Warenproduktion bildeten die Antwort des deutschen Kapitals auf die Krise. Um es nochmal ganz klar zu sagen, Deutschlands Konjunktur beruht ebenfalls auf Schuldenmacherei. Sie läuft ebenfalls auf Pump, genauso wie in Südeuropa, also sie vorher lief. Ne? Nur werden diese Schulden ins Ausland exportiert, was die hierzulande so gern gepflegte Illusion einer heilen kapitalistischen Arbeitsgesellschaft ermöglicht und was natürlich die deutsche Krisenideologie vollends absurd macht. Man empört sich hierzulande ja permanent über die Schulden im Ausland, während sie an und für sich Produkte der deutschen Exportüberschüsse und Exportoffensiven sind. So. Wann jetzt? So. Zusammenfassend lässt sich der Krisenprozess folgendermaßen charakterisieren. Die Krise ist nicht 7 oder 8 Jahre alt, sondern 40 Jahre alt, 30 Jahre. Darüber kann man vielleicht diskutieren, aber Dekaden alt. Die Ursachen der Krise sind nicht in den Finanzmärkten, sondern in der warenproduzierenden realen Wirtschaft zu suchen. Die wild wuchernden Finanzmärkte haben nicht die warenproduzierende Industrie in den Abgrund gerissen, sondern diese bis zum Zusammenbruch der spekulativen Blasenbildung durch kreditfinanzierte Nachfrage überhaupt am Leben erhalten. Dem kapitalistischen System ist die Dynamik eigen, seine Produktion beständig zu revolutionieren und mit permanenten Produktivitätsfortschritten sein eigenes ökonomisches Fundament zu untergraben. Die gegenwärtige Krise ist letztendlich eine Krise der kapitalistischen Lohnarbeit, die dem Kapitalismus abhanden kommt. Nur die dargelegte ungeheure Verschuldungsdynamik der letzten Dekaden hat den Ausbruch einer verheerenden Überproduktionskrise verhindert. Dies ist, wie gezeigt wurde, ein globaler Krisenprozess, der die politische Kaste und die politische Klasse vor eine unlösbare Aufgabe stellt. Die Politik kann diese Krise systemimmanent im Rahmen des bestehenden Instrumentariums, des bestehenden Systems nicht lösen. Die Politik kann nur den vollen Krisenausbruch durch immer weitere Gelddruckerei oder Konjunkturmaßnahmen verzögern, die aber letztendlich in Staatsbankrott oder in die Hyperinflation münden müssen. Spätestens mit der Platzen, wie gezeigt, der gegenwärtigen Liquiditätsblase, meiner Ansicht nach. Die Krisenpolitik befindet sich somit in einem unlösbaren Selbstwiderspruch, bei dem nur zwischen zwei unterschiedlichen Wegen in die Krise gewählt werden kann. Zwei unterschiedliche Wege in die Krise. Sie kann nur zwischen weiterer Verschuldung wählen oder dem Weg harter Sparprogramme einschlagen, die in Rezessionen mitsamt einsetzender Deflationsspirale münden. So, ich möchte zum Abschluss noch mal ganz kurz auf die aktuelle Entwicklung in Deutschland und in Europa eingehen, falls wir noch Zeit haben. Geht noch, ne? So, die gegenwärtige Wirtschafts- und Geldpolitik in Europa sieht ja etwas ambivalent aus. Einerseits druckt ja die EZB massiv Geld. Die Fed hat damit aufgehört. Die EZB hat es ja jetzt wirklich massiv ausgeweitet und es wird geplant, eventuell das noch weiter noch mehr Anleihen und Schrottpapier aufzukaufen. Und andererseits wird halt eben gespart. Gespart. Und dieses Sparregime wurde halt eben mit der Zerschlagung der linken Opposition in Griechenland, der linken Regierung dort, ja praktisch institutionalisiert und wird nicht mehr hinterfragt, wird nicht mehr in Frage gestellt. Und wie erklärt sich das? Dass einerseits so keynesianisch irgendwie expansive Geldpolitik gemacht wird und andererseits knallhart gespart. Und das hat was damit zu tun, wie Deutschland sich den Ausweg aus der Krise vorstellt. Wie stellt sich Deutschland den Krisenausweg vor? Da gibt es eine Strategie und ja, letztendlich soll Europa nach deutschem Ebenbild umgeformt werden. Europa soll, an deutschen Wesen soll man wieder diesmal Europa genesen, sozusagen. Und Europa soll so werden wie Deutschland. Das sieht man sehr schön an dieser Grafik hier. Die stellt die Leistungsbilanz der Eurozone, also alle Euro-Staaten, gegenüber dem außereuropäischen Ausland dar. Und das kommt uns irgendwie bekannt vor. Es sieht ja fast so aus wie Deutschland gegenüber der Eurozone, die Leistungsbilanz. Die rastet total aus. Und ab dem Jahr 2012 steigt sie massiv an. Wir sehen, das ist natürlich der krisenbedingte Einbruch der Leistungsbilanz während der Weltwirtschaftskrise. Und hier sehen wir einen massiven Anstieg der Leistungsbilanz der Eurozone. Und das ist Folge der deutschen Politik natürlich. Das ist wiederum Schuldenexport, diesmal ganz Europa versucht halt eben seine Schulden außerhalb Europas zu exportieren, vermittels Leistungsbilanzüberschüssen oder Exportüberschüssen. Und die expansive Geldpolitik der EZB soll dazu beitragen, dass der Euro abwertet, dass der Euro gegenüber anderen Währungen abwertet und somit die europäischen Waren billiger werden. Und andererseits soll das Sparregime, das drakonische Spardiktat, dafür sorgen, dass die Löhne sinken, dass die Kosten für die Herstellung von Industriewaren in den südeuropäischen Ländern sinken. Und somit halt eben die Exportüberschüsse massiv ansteigen. Und hier sehen wir natürlich nochmal das aufgeschlüsselt, was wir dort jetzt gesehen haben für Gesamteuropa, sehen wir jetzt für einzelne Staaten. Ne? Das ist klar hier, ne? Das ist Deutschland. Und hier sehen wir der rote Graph, das ist Frankreich. Die bleiben immer noch im Defizit. Und das hier sind halt eben die europäischen Krisenstaaten. Wir sehen tatsächlich, die haben riesige Defizite verzeichnet und inzwischen erholen sie sich. Die Defizite gehen in Überschüsse über. Die gehen in Überschüsse über und das bedeutet natürlich, dass dieses Sparregime zu greifen scheint. Ne? Ganz Deutschland, ganz Europa exportiert jetzt halt eben mehr Waren, als es einführt, hat Handelsüberschüsse, genauso wie Deutschland zuvor gegenüber der Eurozone. Und das ist die Idee, die dahinter steckt. Ne? Wir zuerst Europa und jetzt danach die ganze Welt halt vermittels dieser neomerkantilistischen Strategie dann zu ruinieren und sich selber auf Kosten anderer halt zu sanieren. Und natürlich geht das hier nicht mehr auf. Das wird hier nicht mehr funktionieren, meine These. Wird deswegen nicht funktionieren, weil halt eben nicht die ganze Welt in Euro hat. Andere Länder, andere Wirtschaftsräume können natürlich abwerten. Und genau das passiert. China hat vor einigen Monaten abgewertet und unter hysterischen Kritik hier in den Massenmedien, weil die natürlich wissen, was ungefähr das bedeutet. Und Japan hat abgewertet, einzig die USA werten nicht zwangsläufig ab, das müssen sie auch nicht, sie haben den Dollar als Weltwährung. Aber was sich hier ankündigt, ist natürlich ein Abwertungswettlauf. Dass alle Staaten halt eben versuchen werden, ihre Währung möglichst schnell abzuwerten. Also und das ist eine Parallele zu den 30er Jahren, schwere Systemkrise. Und man versucht halt eben vermittels Exportüberschüssen andere zu ruinieren. Und da man die Grenzen nicht mehr schließen kann für Waren, da man nicht mehr Zölle und protektionistische Maßnahmen einsetzen kann, kann das nur noch über Währungsabwertung passieren. Was natürlich jetzt hier droht, ist klar, ist ein Abwertungswettlauf, dass das irgendwann eine Eigendynamik gewinnt und dann wiederum hyperinflationäre und hyperinflationäre Schübe einsetzt. Und das ist meine These, dass dieses nicht funktionieren wird, der globale Abwertungswettlauf und was uns natürlich droht, wenn diese Strategie scheitert. Na, wir befinden uns praktisch in einer Situation, die vielleicht der Endphase der Weimarer Republik auf europäischer Ebene ähnelt. Dass halt eben dieses Sparregime durchgeführt wird, so ähnlich wie es Brüning gemacht hat, in der Endphase der Weimarer Republik. Die haben es ja auch versucht, nach dem Krisenausbruch 1929 vermittels Sparen, harter Sparauflagen, den Staatshaushalt zu sanieren. Das ist ja, wir wissen, gerade gnadenlos gescheitert. Es gab einen besonders schweren Krisenverlauf in der Weimarer Zeit, was dann wiederum Rechtsextremismus halt aufkommen lassen. Und meine These ist, dass wir uns in einer ähnlichen Situation befinden und dass Deutschland praktisch man kennt das ja, eine Merkel und Schäuble werden ja oft als Nazis dargestellt bei Demos in Südeuropa mit Hakenkreuzbinden, in SS-Uniformen und so weiter. Ich halte das für ein bisschen zu weit gegriffen. Ich würde eher sagen, das sind Steigbügelhalter eines neuen Faschismus. So ähnlich wie es Brüning, Schleicher, Papen waren. So ähnlich würde ich das auch bei Merkel und Schäuble sehen, dass sie praktisch als Steigbügelhalter eines neuen europäischen faschistischen Schubs dienen. So viel erstmal von mir und ich danke für eure Geduld und hoffe dann doch mal auf eine interessante Diskussion. Danke. Bitte? Ja. Genau, wir haben uns entschieden, zum Nachteil der Raucherinnen und Raucher unter euch gleich mit der Diskussion weiterzumachen, keine Pause. Ich möchte die Gelegenheit allerdings nutzen, erstmal was anzumerken. Ich finde den Begriff der Schuldknechtschaft etwas problematisch. Auch nur die ökonomischen Zusammenhänge sehr gut dargestellt hast, hat dieser Begriff ja seinen festen Platz in jeder antisemitischen Vorstellungswelt. Ich glaube, man sollte ideologiekritisch reflektiert so einen Begriff dann lieber nicht verwenden. So. Diskussionsbeiträge, Fragen. Ja. Mit dieser Hartz-IV-Sache habe ich in phänomenales Problem, also Erscheinung eher noch. Und wahrscheinlich können Sie mir da eine Erklärung geben. Kannst du ein bisschen lauter in die Richtung? Ja, ich war gerade in Griechenland und erzählten mir die Leute, sie bekommen 200 Euro Arbeitslosenunterstützung für ein Jahr, dann ist es vorbei, dann kriegen sie nichts mehr. Ich sehe das in anderen Ländern, die Sozialstützensysteme sind wesentlich schlechter wie hier, trotz Hartz IV oder ALG II. Also ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass das der Hebel war, um Deutschlands Produktivität so zu steigern. Ich stelle mir eher vor, dass es eine Beihilfe war, wie ein Katalysator, weil es in anderen Ländern noch schlechter aussieht, aber wesentlich schlechter. Und ich würde mal vermuten, das ist vielleicht doch eher die Industrieproduktion, die in Deutschland sich so rasant entwickelt, auf der Grundlage von Verkehrsverhältnissen international. Also ein Austauschmittelpunkt in Europa und so, weil auch die Löhne, also wenn ich mir das anschaue, was andere Menschen in anderen Ländern erarbeiten, und was sie dann dafür kaufen können, zum Teil sind die Preise schon gleich oder sogar höher, habe ich in Griechenland gesehen, wie hier, für Lebensmittel. Also die sind mit ihren Löhnen noch eher angearscht. Da scheinen in Deutschland noch relativ hohe Löhne zu existieren, trotz diesem tiefen Fall. Und das passt mir dann jetzt im Referat nicht so richtig damit zusammen, okay, dann, dann, sozusagen seine, okay, seine Gewinnbilanz okay daher zieht, dass ALG II eingeführt hat und die Löhne so gekürzt sind. Ja, ich nehme mal eher an, ja, das muss man eine Einheit sehen mit der Produktivkraftentwicklung insgesamt von der Industrie. Ja, also du vergleichst natürlich heute mit der Zeit, als Hartz IV eingeführt wurde, ne? mit der Euro-Einführung praktisch ging das ja los, ne? Und das ist natürlich schon eine historische Entwicklung. Man müsste sich anschauen, wie es damals ausgesehen hat, als es dann halt eben gegriffen hat. Das ist ja jetzt schon Postfaktum praktisch. Von daher würde ich schon darauf bestehen, dass damals halt eben das einen massiven Vorteil gegeben hat. Es ging ja, wie gesagt, um diesen, wo waren das hier, Zeitraum zwischen 2000 und 2011. Also da wurden ja die Überschüsse in der Leistungsbilanz akkumuliert, da stiegen die Schuldenblasen in Südeuropa auf und da wurden halt eben die Grundlagen für die deutsche Hegemonie gelegt. Und jetzt natürlich ist es in Südeuropa und vielen Ländern ist die soziale Lage viel schlimmer als damals. Und ich würde schon sogar sagen, dass Deutschland einfach nur übrig geblieben ist. Ne? Es gibt halt eben objektiv gesehen einen Krisenschub. Der wird dann halt eben ausgetragen in Form irgendwie von Machtkämpfen zwischen Staaten. Und ja, Deutschland ist übrig geblieben. Jetzt erscheint plötzlich Hartz IV als irgendwie gar nicht mal so schlimm, nachdem halt eben große Teile der Eurozone verelendet sind. Ne? Und selbstverständlich war Deutschland schon immer eine der avanciertesten Industrien innerhalb der EU. Und dann haben sie halt noch diesen zusätzlichen Push gehabt durch die Absenkung der Lohnstückkosten. Deswegen habe ich auch nicht die Löhne, die Entwicklung der Löhne dargestellt. Die sind ja natürlich auch gesunken, die realen Löhne in Deutschland, sondern der Lohnstückkosten, um halt eben diesen Vorteil dann besser darstellen zu können. Also den Anteil der Löhne an Kosten an der Ware. Gerd. Ich habe eigentlich mehrere Fragen, die aber wenig miteinander zu tun haben. Ich fange einfach mal erstmal nur mit einer an. Du hattest ziemlich zum Anfang eine Grafik vorne dran, wo die Entwicklung der Wirtschaftsleistung Deutschlands der letzten Jahrzehnte dargestellt wurde. Ab 1990 gab es einen großen Einbruch, seit ab 2000 einen kontinuierlichen Anstieg. Nein. Ich hole dir was eben zurück. Das? Genau die. Das ist, das ist die Leistungsbilanz. Ja, die Leistungsbilanz. Ja. So, eine Frage. Das ist nicht mehr so richtig im öffentlichen Bewusstsein, aber vor 1990 gab es nicht ein Deutschland, sondern zwei. Also ich vermute mal, dass die Zahlen der 80er Jahre zustande kamen, indem man dort die Design von zwei Staaten addiert hat. Es ist auch mir nicht noch im Bewusstsein, das, was jetzt mit den Randgebieten der Eurozone passiert. Ich bin sorry, aber ich bin mir sicher, das ist nur die BRD gewesen vorher, weißt du? Ja. Nur die BRD, das war nicht so, sie haben das nicht addiert. Ich bin mir ziemlich sicher, ich kenne einen Typen, der diese Grafik gemacht hat und das würde er nicht machen. Das ist BRD, ich weiß das. Ja. Nein, ich rede mal weiter. Das, was jetzt mit dem Randgebiet in der Eurozone passiert ist, war ja, ist dort damals ein kleiner Maßstab ja schon mal ausprobiert worden. 1990, indem man, sagen wir mal, die DDR innerhalb weniger Monate mit Waren überschwemmte, bis sozusagen die gesamte lokale Wirtschaft zusammenbrach und man für einen Apfel und Ei die Reste aufkaufen konnte. Ich wollte einfach mal nur wissen, kann es sein, dass dieser massive Einbruch von 1990 auch mit aus dieser Entwicklung resultierte? Aus den Ausführungen kam dazu nichts. Ja, selbstverständlich. Also dieser massive Einbruch ist, sage ich ja ganz kurz, Wiederverhandlung. Ich dachte, das wäre dann alles klar. Selbstverständlich, du hast recht. Also 1990 konzentriert sich erstmal ganz schnell der BRD alles auf die DDR, auf die Erschließung oder wirtschaftliche Durchdringung, wenn du willst, der DDR. Du hast ja die Betriebe, hast ja ausgeführt, wenn alle platt gemacht, alles übernimmt. Es, aber wie gesagt, es gibt keine Erholung mehr. Das ist ja das Entscheidende. Die ganzen 90er Jahre hinweg passiert dann nichts mehr. Und das war halt eben das Zusammenbrechen des ISM. Das passiert dann etwas später. Später nach 92, glaube ich. Ja, 92 bricht das zusammen. Vielleicht erstmal, dann später nochmal, Holger. Also ich habe mal eine Verständnisfrage. Also da die Lohnstückkosten. Hm? Das ist der Zuwachs der Lohnstückkosten. Genau, Zuwachs. Ne? Genau, Zuwachs der Lohnstückkosten. Das erweckt schnell den Eindruck, als wenn die Lohnstückkosten wahnsinnig niedrig sind in Deutschland im Vergleich zum Rest von Europa. Nein, die sind weitaus niedriger gestiegen. Hoch sein im Vergleich zum Rest von Europa. Aber du musst das immer mit Produktivität in Verbindung setzen. Also es ist ja klar, dass der Arbeiter hier mehr verdient als in Griechenland. Aber es kommt natürlich auf die Produktivität der Wirtschaft an. Wie viel wird, wenn der Arbeiter hier für 4.000 Euro 10 Autos produziert? Und der in Griechenland für 1.000 Euro nur 2 Autos, dann ist trotzdem der Arbeiter in Deutschland produktiver. Um es mal so ganz, ganz platt, ganz platt zu sagen. Ne? Ganz, ganz einfach. Und es ging einfach um die Veränderung. Selbstverständlich. Es geht nicht darum, dass die Löhne in Deutschland so viel niedriger sind, sondern wie haben sich der Anteil der Löhne an Kosten an Ware verändert. Das ist dann halt ein bisschen entscheidend. In diesem Zeitraum, dann siehst du halt eben, dass Deutschland permanent massive Vorteile dort erringen konnte in dieser Zeit. Also die sind relativ hoch im Vergleich. Ja, selbstverständlich. Also, aber nichtsdestotrotz ist die deutsche Industrie anderen Ländern überlegen, weil die Produktivität viel höher ist. Klar, das bezweifle ich. Das können wir verstehen. Okay. Ja. Nochmal zur politischen Situation in Europa, das ist ja so die Analyse ein bisschen runtergebrochen. Es gibt den deutschen Hegemon, es gibt die Peripherie. Es gibt aber ja so ein paar Staaten, jetzt zum Beispiel Niederlande und Baltikum und so, die haben jetzt etwa in Griechenland, Frage ja mit Deutschland auch so ziemlich Machtblock. Kannst du die nochmal einsortieren? Ja, also das ist ja schon merkwürdig. Finnland, die waren Finnen, das ist ja eine rechtspopulistische Gruppierung, die ja damals in diesen entscheidenden Tagen dann auch an der Seite Schäubles stand. Also wie gesagt, da brach vielleicht auch diese Spaltung zwischen Hartwährungsländern und Weichwährungsländern auf, ne? Wie eingangs dargestellt, auch bei der Aushandlung der Eurozone. Dass die avancierten Volkswirtschaften, die schon immer so harte Währung gehabt haben, dass die dann halt eben wiederum eine Front gebildet haben gegen Südeuropa. Wobei es ja klar ist, also beim Baltikum, da ist ja nur ein Land dabei in der Eurozone, das ist Estland, wenn ich mich nicht erinnere. Estland ist denen tatsächlich nach Ausbruch der Zone größenwahnsinnigerweise nochmal der Eurozone beigetreten. Und die haben dann natürlich noch massiv sich auf die deutsche Seite geschlagen, weil sie halt eben argumentiert haben, wir haben es ja geschafft. Die Esten haben gesagt, wir haben gespart, wie Baltikum hat ja auch einen schweren Kriseneinbruch erlebt. Die haben ja auch ihre wie gesagt, Teile Europas hatten ja auch diese Schuldenblasen ausgebildet. Baltikum hat einen schweren Einbruch gehabt, als eine kleine Volkswirtschaft, sehr, sehr klein, und die haben es tatsächlich geschafft, über diese Exporte dann sich wieder zu stabilisieren, so einigermaßen. Das geht natürlich nur bei kleinen Volkswirtschaften. Wenn du eine Volkswirtschaft hast, wie vielleicht Berlin oder so, ne? So viele Leute leben da ungefähr. Und deswegen gab es tatsächlich Unterstützung seitens einiger Staaten, aber es ist klar, dass Deutschland halt eben die hegemoniale Stellung einnimmt und ohne Deutschland halt eben dieses dann nicht in der Art und Weise halt eben durchgedrückt worden wäre gegenüber Griechenland. Vor allem musst du bedenken, bei diesen entscheidenden Sitzungen damals in einem Krisengipfel in Brüssel, da hat ja Schäuble absichtlich auch Frankreich provoziert und düpiert, indem er eigenmächtig halt eben diese weitgehenden Forderungen noch dazu erhoben hat, nach massiver Privatisierung, ne? nach Verscherbung des ganzen öffentlichen Besitzes in Griechenland. Die Lage war ja damals, dass französische Beamte zusammen mit der griechischen Regierung, der Linksregierung, die Antwort auf diese deutschen Forderungen entwickelt haben, die im Brüsseler Gipfel präsentiert wurden. So haben sie so entwickelt, dass alles halt eben übereinstimmte, dass alle Forderungen Deutschlands erfüllt worden sind. Und dann erst darauf reagierend war Schäuble richtig wütend, und er hat halt eben noch einen draufgesetzt. Ne? Hat damals noch einen draufgesetzt, ihr müsst aber noch dieses, jenes, welches privatisieren, alles verscheuern, alles verscherbeln und noch weitgehende, nahezu unerfüllbare Forderungen aufgesetzt. Ne? Weil man permanent darauf drängte, halt eben klar zu machen, wir haben hier das Sagen, selbst Frankreich wird euch nicht helfen, ihr macht, was sie sagt, oder ihr geht raus. Ne? Also es ist ja auch Krisenimperialismus. Krisenimperialismus ist das nennt man das kapitalistische Weltsystem als so eine Titanic, die sinkt. Und da kämpfen die Leute. Ne? Wer geht als letzter unter praktisch? Und die erste Klasse schmeißt die Leute zweiten Klasse raus. Und das war halt im Schäubles großer Plan. Ne? Wir schmeißen Griechenland raus. Sollen sie alle sehen, wie dieses Land zum Teil der dritten Welt wird? Sollen sie sehen, was dort passiert an Elend, an Destabilisierung, damit ihr niemals jemand wieder aufmacht. Also ich bin mir an dem Punkt immer nicht so sicher, ob diese Imperialismus-Theorie sozusagen der Krisenpolitik in Europa die Sache gut trifft, weil natürlich der ökonomische Entwertungsdruck über dem Ganzen noch als Damoklesschwert schwebt. Und es ja nicht nur um eine Hackordnung geht, wie du das im Vortrag genannt hast, sondern auch um den akkumulierten Reichtum der Vergangenheit, der auf dem Spiel steht, wenn Schulden nicht bedient werden können. Also gerade weil das ja alles defizitär produziert wurde, hätte das deutsche Kapital ein Riesenproblem, wenn Griechenland die Schulden nicht bedienen könnte. Bekanntermaßen wäre Austritt Griechenlands aus der Eurozone auch überhaupt keine Lösung, weil die Schulden weiterhin in Euro dotiert sind. Die müssen dann immer noch beglichen werden. Also ich glaube, man tut sich in der Linken keinen Gefallen, wenn man jetzt den Imperialismus wieder rausholt als eigentlichen Grund, weil man möchte dann an den ökonomischen Zwängen vorbei, so nehme ich das wahr, jetzt zurück in die Politik finden und sagen, es kommt nur auf den richtigen Willen an oder sowas. Mein Eindruck. Naja, also das meint, also ich meinte das natürlich nicht als der hauptsächliche und treibende Faktor. Selbstverständlich wirkt die Krise halt eben in Form einer Eigendynamik, die den auch den politischen Akteuren als also eskalieren zunehmende Sachzwänge und Widersprüche in quasi objektiver Form gegenüber tritt. Aber andererseits gibt es ja auch immer wieder die Tendenz, dann das alles in so Systemzwängen aufzulösen und die Verantwortlichkeiten dann irgendwie zu. Die lösen sich dann auf, plötzlich ist niemand mehr für irgendwas verantwortlich. Es sind ja dann die Krisendynamik. Und was vielleicht hilft, das ist eigentlich keine Lösung, aber so ein Hilfsmittel ist immer so zwischen objektiver und subjektiver Ebene irgendwie zu pendeln und diesen Krisenprozess, ne, der sich ja hinter den Rücken der Produzenten, der Subjekte halt eben, wie es Marx formuliert, dann irgendwie manifestiert und dann zuspitzt, als etwas Objektives zu betrachten, und die Subjekte reagieren irgendwie. Und die Staaten reagieren auch darauf, ne? Auf diese Krisendynamik, und dann steht halt eben diese Tendenz, halt eben andere fertig zu machen, ne? Andere halt eben zu marginalisieren. Also das ist ja nicht nur die Staaten, das ist Zunahme des Mobbing allein schon in Betrieben und so. Es ist, Krisenkonkurrenz ist etwas Allgemeines, was halt eben dann sich in der Krise manifestiert. Und der Krisenimperialismus ist halt eben, würde ich sagen, eine spezifische Form dessen halt eben, dass man versucht halt eben als Letzter übrig zu bleiben. So, last man standing. Aber das heißt ja nicht, dass das jetzt irgendwie die Imperialisten die Krise verursacht hätten oder so. Das habe ich nicht behauptet. Ne? Vielleicht so als Antwort. Ja, war es, glaube ich, zuerst. Und dann vielleicht. Oder gab es noch jemand anders, der was sagen wollte? Hier? Nein, gut. Dann. Ich verstehe das jetzt nicht, weil Imperialismus heißt für mich nicht politische Sphäre, sondern das sind für mich die Strukturen der Monopolbourgeoisie, der Konzerne, also wo nicht mehr der private Eigentümer, Bourgeois, ein paar hundert Leute beschäftigt, sondern wo Aktiengesellschaften im Verbund mit Banken agieren. Also das ist für mich schon ein ökonomisches Stadium des Kapitalismus. Und deswegen verstehe ich diesen Einwand nicht wirklich. Ich würde denken, die Ausführungen, die wir heute gehört haben, die sind eher ein Beleg dafür, wie pervers die ganze Entwicklung der Produktionsverhältnisse dadurch wird, dass du eine zunehmende Vergesellschaftung von Eigentum in der Spitze der Gesellschaft hast, die aber keine wirkliche Vergesellschaftung ist. Also da entsteht eine Perversion, ne? Ein Selbstlauf, der sich immer weiter zuspitzt. Und ja, das hat natürlich auch seine Auswirkungen in der Politik. Imperialismus macht seine Politik. Das ist nicht mehr dasselbe wie die Politik des Kapitalismus des 19. Jahrhunderts. Ja, also das wollte ich nur anmerken. Meine Frage, ich habe ja noch mehrere, aber vielleicht stelle ich nur die eine. Das mit dem Abwertungswettlauf. Verstehe ich das richtig? Ein Land, das abwerten muss, stimmt zu, dass die Leistung seiner Arbeiter international billiger angeboten wird. Ja. Das heißt dann aber, dass es auf eine andere Art und Weise einen Ausverkauf der produktiven Arbeit dieses Landes gibt. Das heißt, mit einer Abwertung konnte ich also den Konkurrenzmechanismus nur auf einer anderen Ebene verschieben, aber nicht wirklich lösen. Eine ständige Abwertung meiner Währung bedeutet, dass ich immer mehr produzieren muss für immer weniger, was reinkommt durch andere Länder. Und nach der Vorstellung, das hätte ich ganz gerne geklärt, ob das stimmt, nach der Vorstellung macht es eigentlich nicht so den Unterschied, ob ich abwerten kann oder nicht abwerten kann. Die Wirkungen politisch, sozial, die mögen rasant sein, schneller passieren, aber in der Tendenz bleibt der Konkurrenzzusammenhang derselbe. Ja, also der Konkurrenzzusammenhang bleibt dasselbe. Es geht ja nicht darum, irgendwie Zeugs zu produzieren. Kapitalismus geht ja nicht darum, Waren zu produzieren, sondern es ist ja Mittel zum Zweck. Zu diesem berühmten irrationalen Selbstzweck, uferlose Kapitalverwertung. Darum geht es. Ne? Und wenn du halt eben Waren verbilligst, dann gewinnst du halt den Vorteil dadurch, dass du halt eben die Billiger veräußern kannst, und kannst du darauf hoffen, halt die Kapitalverwertung bei dir zu expandieren. Selbstverständlich müssen die Leute dann mehr ackern. Klar. Das wollen ja auch alle, ne? Wollen ja immer mehr arbeiten. Das hast du ja auch in Japan. In Japan hast du ja auch irgendwie ein Land, das sehr stark auf Exporte geeicht ist und dass das ja lange Zeit Inflation gehabt hat und wo die Leute wirklich viel arbeiten. Man könnte argumentieren, ja, das ist natürlich auch objektiv betrachtet, ne? Objektiv betrachtet ist das ja eine Ausbeutung par excellence, das ist kein lebenswertes Leben. Das ist es ja, was halt eben die Rationalität des Kapitals ausmacht, ne? Klar, aber ja, habe ich so deine Frage ungefähr beantwortet? Ja, die Kapitalverwertung, das ist mir schon klar. Also die Profitrate muss irgendwie günstig erreicht werden, aber man hat ja trotzdem dann nicht international die Wirtschaftskraft, die man vorher hatte, wenn man ständig abwerten muss. Nein, das ist es ja, was du die dann also hast. Es wirkt, nein, ist ja auch rückwirkend. Ich verstehe das nicht, wie du das so meinen kannst, weil es ist doch klar, wenn du abwertest, deine Waren billiger wären, kannst du mehr exportieren, dann hast du Konkurrenzvorteile, dann kannst du mehr verwerten, kannst du deine Produktion ausweiten und modernisieren etc. pp. Und die anderen, die halt die Defizite verzeichnen, die erleben eine Deindustrialisierung. Okay. Wir stellen sich zwei Fragen. Ich stelle erstmal die eine ganz kurz und knapp. Es ist für mich ja zu beobachten, dass also aus den Krisenländern, Griechenland, Spanien vor allen Dingen und Portugal, aber auch mittlerweile anderen Ländern, immer mehr von denen, die dort arbeitslos waren, vor allen Dingen junge, gut ausgebildete Leute, hier nach Deutschland kommen. Aktuell sind es jetzt die Flüchtlinge aus Syrien, von denen man auch sagt, was ich noch nicht so richtig verifiziert habe, irgendwie, dass diese auch sehr gut ausgebildet sind. Syrien war ja nicht unbedingt ein Entwicklungsland, hat ja auch eine hohe auch wissenschaftliche Entwicklung und so weiter gehabt. Meine Frage, diese eine geht dahin, Früher waren die Gastarbeiter eher unausgebildete Leute. Heute sind es sehr gut ausgebildete Leute eben. Es ist klar, Deutschland braucht diese Leute nicht ausbilden. Was ich mir da in dem Rahmen jetzt noch nicht erklären kann, vielleicht kann, also das zählt für mich in den Kontext irgendwie noch mit rein, was damit bezweckt wird. Es gibt doch hier wirklich sehr gut ausgebildete Leute, okay. Es werden immer mehr, also auch immer weiter, auch hier sehr gut Leute ausgebildet. Was damit bezweckt wird, was mit der Flüchtlingskrise praktisch bezweckt wird, ne? Okay, dann mit denen aus Südeuropa. Ja. Also, das kriege ich noch nicht so richtig zu sagen. Wird nichts damit bezweckt. Das ist einfach Folge der Krise. Das ist ein neuer Krisenschub, ne? Das ist eine Eigendynamik. Ja. Du hast einen Anstieg. Ich habe mal irgendwie so Referat und Text drüber geschrieben. Du hast seit längerer Zeit Anstieg der Flüchtlingszahlen. Und jetzt ist praktisch ein qualitativer Bruch erfolgt. Du hast eine quantitative Entwicklung, einen qualitativen dialektischen Bruch. Und das Ganze steigt. Leute können es nicht mehr aussetzen, sie fliehen. Es gibt halt eben eine positive Rückkopplung, Eigendynamik. Man kennt das, ja? Und was natürlich alle versuchen, ne, die das bitte beeinflussen können, die halt Zugriff haben, die Machtposition haben, die versuchen daraus was zu machen für sich, Vorteil davon zu schlagen. Ne? Selbstverständlich so. Ein Erdogan zum Beispiel, der benutzt das als einen Hebel gegenüber Europa, um dort halt eben seine Interessen durchzusetzen. Solche, wie nennt man das, Schleuser oder so, die versuchen da Kohle draus zu schlagen. Solche Innenminister hier in Deutschland, die versuchen da Hetze zu machen und und so weiter und so fort. Und so eine Merkel, man muss sich überlegen, wieso sie das zugelassen hat anfangs. Ne? Meine These ist, da gab es Überlegungen, tatsächlich eine Arbeitskräftemangel in Deutschland, langfristig. Vielleicht könnte man da was machen, einerseits. Zweiterseits hat man sich überlegt, na, das wird schon nicht so schlimm werden, wir machen da schon eine Public Relations Kampagne. Nach der ganzen Griechenland-Krise galt ja Deutschland als der Bad Guy, ne? Der böse Deutsche ist zurück. Schäuble wurde da überall so tituliert, in US-Medien etc. Da hat man sich überlegt, ja, machen wir doch eine viel gut Kampagne. Leute kommen rein und wir sind wieder der Good Guy, ne? Wir helfen denen. Und das hat eine Eigendynamik, das kann man nicht kontrollieren. Und jetzt versuchen sie halt eben dagegen zu steuern. Jetzt versuchen sie halt eben ein repressives System aufzubauen. Und ich glaube, inzwischen versucht man, den Flüchtlingen in Deutschland das Leben zur Hölle zu machen. Absichtlich. Also ich habe Gespräche zuletzt geführt mit einigen, die sich da etwas befasst haben, mit einigen Leuten. Und die meinten halt eben, dass der Staat hier kaum was reell macht. Dass das meiste von Flüchtlingen gemacht wird. Und dass die staatlichen Aufwendungen für diese Flüchtlinge sehr, sehr niedrig sind. Und man versucht, ihnen das Leben zur Hölle zu machen, damit es sich rumspricht. Und dass die Leute nicht mehr hierher kommen. Das glaube ich. Eine Eigendynamik und die versuchen halt eben jetzt das irgendwie zu bewältigen. Ich meinte das eher in einem anderen Zusammenhang, also auch die jungen, gut ausgebildeten Leute aus Südeuropa, die ja hierher, ich meine, es ist klar, dass es eine Folge der Entwicklung ist, aber ist es nicht auch so, dass es eine Wirkung hier haben wird? Wenn so viel, also zuvor habe ich zumindest beobachtet, als ich auf den Arbeitsmarkt gegangen bin, dass viele junge Leute aus Osteuropa hierher gekommen sind. Jetzt sind es viele junge Leute aus Südeuropa und wahrscheinlich auch immer noch aus Osteuropa. Für mich stellt sich die Frage, der Konkurrenzdruck wird doch hier immer größer. Mhm. Ja, klar. Klar, selbstverständlich wird der Konkurrenzdruck immer größer. Wir befinden uns in der Krise und die Leute werden halt eben, und manchmal ist es auch intendiert, selbstverständlich. Also wenn die Leute hier rüberkommen, gut ausgeblendet sind, dann nimmt jeder Bourgeois die, ne, oder jeder Kapitalist und stellt sie ein, selbstverständlich. Und man hofft dann halt eben, möglichst niedrige Löhne zu machen. Aber das ist halt eben nicht die Ursache des Ganzen, was da passiert. Das sind so Mitnahmeeffekte, die dann halt eben da im Zusammenhang mit dieser Systemkrise eintreten. Wie gesagt, Systemdynamik entfaltet sich aus inneren Widersprüchen des Kapitals und selbstverständlich alle, die Möglichkeiten haben, versuchen da irgendwie ihr Kapital auszuschlagen oder es irgendwie zu steuern, davon zu profitieren. Du hattest gesagt, geschildert, dass Deutschland auf Kosten der Randgebiete der Eurozone permanent seine Wirtschaftsleistung erhöht hat. Und auf Grundlage der erhöhten Wirtschaftsleistung, die erhöhte Wirtschaftsleistung in politische Hegemonie umgesetzt hat. Und jetzt sagen wir mal, die deutschen Politiker jetzt eigentlich über ganz Europa diktieren können. Ich möchte das mal so ein bisschen aufweichen. Es ist ja momentan weltweit eine Tendenz zur Erosion staatlicher Hegemonie zu verzeichnen. Also dass die Regierungen gegenüber den Unternehmen an Macht verlieren. Das geht ja mittlerweile schon so weit, wenn irgendein Staat Gesetzesänderungen beschließt, dass er dann die Unternehmen dafür bezahlen muss, dass sie diese Änderungen auch akzeptieren. Also ist meiner Meinung nach Steigerung der Hegemonie, das beißt sich irgendwie damit ein bisschen. Also ich halte das einfach, diese Formulierung, für etwas unglücklich. Vielleicht können wir von Dominanz sprechen, nicht Hegemonie. Das hängt jetzt auch mit damit zusammen. Du hattest vorhin, es steht doch irgendwo in deinem Buch drin, die Regierung Merkel mit der Regierung Grüning Anfang der 30er Jahre verglichen. Was insofern stimmt, dass beides, sagen wir mal, Regierungen sind, die in einer Krisensituation operieren. Allerdings halte ich es für ein bisschen fatal, die Situation heute mit der in den 30er Jahren zu vergleichen. In den 30er Jahren bot sich ja noch der Krisenausweg einer keynesianistischen Verschuldungspolitik, was ja damals auch praktiziert worden ist. In Deutschland allerdings auf diese fiese Weise eines Militär-Keynesianismus, sprich einer kreditfinanzierten Hochrüstung, / Zweiter Weltkrieg, 50 Millionen Leichen, die halbe Welt in Trümmern. Ich glaube nicht, dass jetzt sich dieser Ausweg noch ein zweites Mal bilden kann. Und dass deswegen eine rechtsradikale Diktatur, von der irgendwie durchgeknallten Leuten ja mittlerweile ganz offen reden, dass die einen Krisenausweg einfach nicht liefern können. Deswegen halte ich deinen Vergleich für ein bisschen unglücklich. Also sozusagen Merkel gleich Grüning, also Steigbügelhalter für irgendwelche Faschisten. Also ich glaube schon, dass es dort irgendwelche rechtsradikalen Diktaturen geben kann, aber das ist dann eigentlich nur eine repressive Notverwaltung und kein Krisenausweg mehr. Ja, ich habe nicht gesagt, dass es ein Krisenausweg ist. Das habe ich ja nie gesagt, dass das ein Krisenausweg ist, dass der Faschismus oder der... Das Gegenteil hast du auch nicht gesagt. Oder? Also ich halte einfach den... Also ich kann nicht... Assoziationen, die dann wieder auf das falsche Gleis... Ich kann da nicht in die Zukunft sehen, aber was man... ungefähr abschätzen kann, ist dann selbstverständlich, dass die Rechte massiv jetzt irgendwie an Einfluss gewinnt und dass das sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass es noch weiter der Fall sein wird. Ne? Also, man sieht ja, was in Ländern wie Ungarn passiert. Ne? Ja, ja. Und Faschismus kann, und das habe ich auch bei anderen Gelegenheiten wieder gesagt, einfach auch nur ein Übergangsphänomen sein bei einem fortschreitenden krisenbedingten Barbarisierungsprozess. Und das sieht man zum Beispiel in der Ukraine, die kämpfen ja, also die ganzen Milizen kämpfen ja um eine Großukraine, ne, bis zum Kaukasus. Und de facto, was sie tun, ist natürlich, den Staatszerfall zu befördern, indem sie ja mitunter wie der rechte Sektor jetzt vor, im Herbst haben die doch um Schmuggelrouten gekämpft an der ukrainisch-polnischen Grenze mit irgendwelchen Mafia-Clans dort. Da gab es ja Kämpfe richtig gehend in Westukraine. Ne? Und es ging da nicht um politische Sachen, es ging da einfach um Zugang zu Geldquellen. Das kann Faschismus auch sein. Ich habe nie gesagt, dass das funktionieren wird, dass man irgendwie für den Krieg irgendwie einen Ausweg finden könnte aus dieser Krise. Krieg ist irgendwie zu klein oder zu groß, um jetzt überhaupt noch als Krisenausweg in Betracht gezogen zu werden. Zu klein, weil dann natürlich die ökonomischen Impulse von solchen Weltordnungskriegen nicht ausreichen, um irgendwie nennenswert irgendwie eine Krisendynamik zu durchbrechen, und zu groß, weil dann halt eben dann die Zivilisation ausgelöscht wird, die menschliche, angesichts des Vernichtungspotenzials, das akkumuliert worden ist. Hegemonie und deutsche Hegemonie und staatliche Souveränität, oder das hast du ja noch gefragt, die Erosion staatlicher Souveränität ist ja gegeben. Nevertheless würde ich sagen, dass es selbstverständlich noch so ist, dass Deutschland, man könnte vielleicht sogar gegen den Trend sehr, sehr stark dominiert die Europäische Union, und das ist eigentlich außer Frage, dass die Grundzüge dessen, was an Krisenpolitik in der Eurozone durchgesetzt wurde, dass das wurde von Berlin diktiert, und ich sehe da eigentlich auch nicht so einen großen Widerspruch. Es ist ja praktisch auch schon so etwas wie eine von Berlin diktierte Auflösung staatlicher Souveränität, nur nicht in Berlin, sondern halt eben in der Peripherie. Dort haben sie halt eben schon dort erleben sie, was es heißt, staatliche Souveränität verlustig zu werden. In Griechenland, in Portugal, wo ja die Linksregierung gewählt worden ist. Es gab die haben sich an der Linkskoalition geeinigt, Sozialdemokraten mit der Linkspartei. Und was passierte? Der Präsident sagte, nee, ich erteile euch nicht den Regierungsauftrag, weil es europaweit in Europa nicht gewünscht ist. Haben die noch staatliche Souveränität? Also man müsste vielleicht diese deutsche Sichtweise mal aufbrechen und mal sich anschauen, was halt eben dann halt eben in anderen Ländern passiert und wie das auch außerhalb von Deutschlands wahrgenommen wird. Ja. Man könnte sagen, wir bewegen uns ganz, ganz vorsichtig gesagt auch offiziell auf eine Art von Postdemokratie, ne? Wo nur noch die Institutionen gegeben sind, aber in den Institutionen, die sind da praktisch hohl, ne? Und ersetzt sich einfach ungehindert die Krisendynamik und die Krisenverwaltung schon mal durch. Und das wird halt eben, und die Frage ist, wer macht das? Wer macht das? Wer setzt diese finstere Ära der Postdemokratie, auf die wir zusteuern, durch? Und das scheint hier in Europa Deutschland zu werden. Oder im Rahmen von TTIP, ne, und diesem Freihandelsabkommen, könnte es natürlich auch die USA sein. Du hast es ja selber genannt, ne, die neue Konzernrechtsprechung, die sie planen, wo ja praktisch dann Konzerne ausgenommen werden, ne, aus der Aussprache und ihr Sonderrecht erhalten und klagen können gegen demokratisch gewählte Regierungen, wenn ihnen ihre geheilten Profite irgendwie tangiert sind. Selbstverständlich, das ist schon Postdemokratie. Die Frage ist, wer setzt sich durch, wer wird im Zentrum sein und wer in der Peripherie? Und ich, ach ja, noch zu TTIP, übrigens eine interessante News. Der Widerstand gegen TTIP ist eigentlich nur in Deutschland besonders stark ausgeprägt. In der Peripherie der Eurozone gibt es keinen nennenswerten Widerstand gegen TTIP. Wieso denn wohl? Weil es denen scheißegal ist, ob sie von Washington oder von Berlin entmachtet werden. Ich schätze sogar, einigen wäre es lieber von Washington als von Berlin beherrscht zu werden. Und entmachtet und ihre Souveränität verlustig zu werden. Ich weiß zum Beispiel, in Spanien, in Portugal sind die Zustimmungsraten teilweise noch richtig hoch gegenüber TTIP. Einfach, weil es denen inzwischen scheißegal ist. Sie haben eh nichts mehr zu sagen. Ne? Und wie gesagt, Postdemokratie, ne, als objektiver Krisenprozess, wo wirklich die Illusion verflüssig und wer setzt das eigentlich durch? Wiederum diese subjektiven Kämpfer der staatlichen Akteure, ne, dieser Leviathane gegeneinander. Wer bleibt im Zentrum, wer war in der Peripherie, wer wird marginalisiert und abgeschoben? Im Prinzip hat er jetzt schon die andere Frage gestellt gehabt, die ich vorhin hatte, daraus ist jetzt aber eine neue entstanden. Siehst du irgendwo, also ich gucke mir das hier nur auch schon ein paar Jahre an und ich stelle mir unter anderem eine Frage. Gibt es, also ich vergleiche mit damals auch, da hat es, da war diese Entwicklung eher noch regional begrenzt, während sie heute global ist, diese ganze Krise. Das heißt, damals hat es hat es noch, sagen wir mal, die Sowjetunion gegeben und so weiter, die ganze Katastrophe irgendwo dann wieder beendet haben. Wenn ich mir das heute angucke, dass es eine globale Entwicklung ist, dann stelle ich mir die Frage, gibt es eigentlich eine Kraft irgendwo oder irgendeine Kraft, die genug Kraft hat, sich dagegen zu stellen. Also eine progressive, fortschrittliche, emanzipatorische Kraft, die... Ich sehe keine. Nee, das war jetzt ein Witz, glaube ich. Das sollte Ironie also, sein. Das ist eine Frage, die ich mir nicht beantworten kann im Moment. Ich sehe, es kann natürlich sein, dass es das gibt, das man momentan einfach noch nicht sehen kann. Das heißt, dann habe ich verschiedene gedacht in Spanien, die Bergarbeiter waren eine Zeit lang recht stark. In Griechenland war eine Zeit lang recht stark. Das ist ja seit dem 12. Juli dann auch vorbei. Momentan sehe ich überhaupt keine Kraft, die sich da auch irgendwie entwickeln könnte. Es gibt sowas wie eine Arbeiterbewegung nicht mehr. Ja, also ich sag's dir mal offen. Ich hoffe einfach, wir sehen es nicht. Also ich versuch's mal positiv zu fassen. Ich weiß, dass das Gefühl, dass es so nicht weitergeht, ne, es geht erstmal so. Ganz okay. So geht es nicht weiter. Das steigt in der Bevölkerung an. Das greift um sich. Dieses Gefühl, ne, und diese Ahnung, dass es so nicht weitergehen kann. Dass sich etwas grundsätzlich ändern muss. Und ich hoffe einfach, dass wir es nicht sehen, dass es da irgendwas sich anbahnt an progressiven irgendwie Bewegungen, ne? Die dann irgendwie so eruptiv aufkommen können. Also ich erinnere in diesem Zusammenhang sage ich, erinnere ich immer gerne an den Anfang des arabischen Frühlings, der zwar gescheitert ist, aber es war halt ein offener Prozess. Die Zukunft ist offen. Und was passierte da? Ein Gemüsehändler, der verzweifelt war, marginalisierter wegen Schikanen der Bullen, hat sich angezündet. Plötzlich ging es los. Plötzlich brachte der Umsturz, die Revolte in Tunesien griff auf andere Länder über. Und vielleicht baut sich irgendwie so etwas irgendwo auf. An progressiven. Also ich finde, wir sind schon bereits in einer Systemtransformation. Das ist ein offener Prozess. Ne? Das System, das kapitalistische, kollabiert. In der Peripherie ist das ja evident. Ne? Da brechen ja die Staaten zusammen. Failed States. Das System, und es ist wiederum hinter den Rücken der Produzenten, der Akteure ablaufender Krisenprozess und Umbruchsprozess. Und die kämpfen teilweise unbewusst um die Ausgestaltung dieses Transformationsprozesses. Wird es danach was Besseres, Schlechteres geben? Sie versuchen diesen Transformationsprozess unbewusst zu gestalten. So es kann Richtung Faschismus gehen, das kann wirklich schlimme Folgen haben, wie der Islamische Staat zum Beispiel. Das ist für mich ein typischer Prototyp, ne? Postkapitalistischer Barbarei schon, der sich dort zu etablieren droht. Ich sehe zum Beispiel die Kurden da in diesem Zusammenhang als eine sehr progressive, fortschrittliche Kraft, einfach weil sie dagegen kämpfen, weil sie teilweise schon damit anfangen, auch so einen Krisenbegriff zu entwickeln. Oder auch Syriza, es waren kreuzbrave Sozialdemokraten. Kreuzbrave Sozialdemokraten, die nichts vom Krisenprozess als solchen, glaube ich, kaum eine Ahnung hatten. Und dennoch war es richtig, sie zu unterstützen, weil es halt eine Weichenstellung in Europa war. Setzen sie sich durch oder setzt sich die Merkel durch? Und das ist tragischerweise halt eben so gekommen, dass sich Merkel durchgesetzt hat und dass jetzt dieser ganze Prozess halt eben auf eine falsche Weichenstellung gestellt worden ist. In Richtung autoritärer Krisenverwaltung, muss man vorsichtig auszudrücken, um nicht gleich das F-Wort zu benutzen. Autoritärer Krisenverwaltung, die perspektivischen Barbarei umlädt. Und das finde ich, diesen Krisenprozess muss man versuchen, potenziell immer im Hinterkopf behalten, dass das System halt eben kollabiert und wir versuchen diesen Prozess, diesen Transformationsprozess progressiv zu beeinflussen. Muss man versuchen, vielleicht progressive Kräfte irgendwo auszumachen, die vielleicht gar nicht sich dessen bewusst sind, was da passiert, und mit denen irgendwie diese zu unterstützen. Also Syriza, ich habe versucht, sie durch Artikel irgendwie zu unterstützen und im Rahmen Möglichkeiten. Und das ist vielleicht interessant, wieso die Deutsche Linke größtenteils das nicht getan hat. Ne? Also wir wissen ja, es gab ja praktisch kaum Solidarität mit Syriza damals. 80% der Deutschen fanden Schäuble cool. Der war ja damals der beliebteste Politiker Deutschlands bei Umfragen auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzung mit Griechenland. Ich würde denken, das war ein Resultat von Propaganda, wo die Leute auch schlecht informiert sind. Oder vielleicht dachten auch viele Linke einfach, unser schönen deutschen Euros. Ja. Ja, also ich hatte auch noch eine Frage. Hand ist näher als die Jacke. Beziehung auf das Buch vielleicht. Wir kennen solche Firmen wie Airbus, die diese Airbus-Firma ist ein Gemeinschafts... Deutsch-Französisch. Und es gab da lange die Auseinandersetzung, wer hatte eigentlich die führende Rolle in diesem Konzern. Mich würde das mal interessieren, ob das vielleicht in Ihrem Buch auch ein Thema ist, wie die Hegemonie der deutschen Wirtschaft in Europa sich in Übernahmen in anderen Ländern, in Betrieben, Konzernen, Anteilen, in Bankbeziehungen ausdrückt. Ob man das so in etwa nachzeichnen kann, mal ganz grob, was da alles passiert ist, was sich da verändert hat. Mhm. Oder ob man das vielleicht mal nur an einem Beispiel macht, wie mit Airbus. Und dann würde ich ganz gerne, wenn das passt, zu dieser Frage Transformation was sagen. Also diese Kraft da, ich versuche das ganz kurz zu machen. Ich glaube, dieses Wort von Ihnen kollabiert, das System kollabiert in einer Krise, ist wegweisend für diese Frage. Eine Kollabierung eines Systems bedeutet auch, dass das System gar nicht mehr die Bedingungen seiner Existenz garantieren kann. Und das heißt konkret gesprochen, dass Millionen von Menschen, die diese Gesellschaft ernähren, nichts mehr kriegen. Das, ja, ohne solche Zustände gibt es keine Revolution. Und also wenn man sich den Prozess der gesellschaftlichen Veränderung so vorstellt, dass alles so bleibt, wie es gerade ist, hier in dieser Luxuszone. Also wir haben weiter unseren Lohn und können schön was einkaufen gehen und die Preise stimmen irgendwie. Da kommt man nie dahin, wie das anders werden soll, weil dann hilft nämlich nur noch Überzeugung der anderen Menschen mit dem Geiste, mit dem klugen linken Geiste. Und wenn die es endlich begriffen haben, machen wir eine andere Gesellschaft. Aber eine Kollabierung einer Gesellschaft ist der Zusammenbruch, wie zum Beispiel nach dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg von Gesellschaften. Und in dem Moment kann die Gesellschaft nämlich die Arbeiter, die große Masse darstellen, gar nicht mehr versorgen. Und dann müssen diese Menschen anders werden. Die haben gar keine Chance mehr. Da gibt es einen Umsturz ihres gesellschaftlichen Bewusstseins. Und das ist meine Hoffnung. Also ich sehe das jetzt auch noch nicht, dass das so da ist. Aber meine Hoffnung ist, dass in schweren Krisenprozess die Menschen gezwungen sein werden, anders zu denken und zu handeln. Und in der Hinsicht glaube ich gar nicht an eine Transformation. Ich glaube an eine Revolution. Ja, ich versuche das halt möglichst offen zu sein. Ganz kurz zu den Übernahmen und so weiter. Das habe ich im Buch nur am Beispiel Osteuropas relativ ausführlich dargestellt. Ja? Südeuropa und so, da habe ich einige einzelne Beispiele gebracht, aber relativ ausführlich ist es zum Exkurs zu Osteuropa geschehen. Okay. Und ich befürchte, du hast recht, ne? die Menschen müssen anders werden, aber es besteht natürlich auch, das ist ein offener Prozess. Und deswegen nenne ich es Transformation, nicht Revolution. Weil ich nicht weiß, ob es wirklich in eine progressive, revolutionäre Richtung geht. Wir sehen ja, in vielen Zusammenbruchsgesellschaften ist es gerade nicht der Fall. Ne? Die Leute werden anders, aber ja, die werden zu Monstern, ne? Ganz Monster. Wie das, Gramsci hat das doch mal gesagt in den 30er Jahren, ne? Die alte Welt liegt im Sterben, die neue ist noch nicht geboren, es ist die Zeit der Monster. Das erleben wir zum Beispiel im arabischen Raum mit dem islamischen Staat. Als Beispiel. Und den ganzen Milizen, die überall auch entstehen, diesen Zusammenbruchsgebieten. Okay. Gibt es in deinem Buch Beispiel für die Rolle der Deutschen Bank? Nee, keine Deutsche Bank. VW wenigstens. Abgasaffäre. VW, ja, VW ist drin, tatsächlich. VW ist drin, klar, wegen Osteuropa. Eine letzte Frage, oder? Nee, ich wollte das nochmal ergänzen, weil ich das seit 2 Jahren auch beobachte in einer kleinen Kommune, die mehr oder weniger deindustrialisiert wird und wo sich also diese linke Theorie, wenn die Leute nur genug arm sind, dann werden sie schon von alleine links werden. Das ist völliger Unfug. Das ganze Gegenteil ist der Fall. Also die Leute dort, ich beobachte das wie gesagt seit 7 Jahren, die entwickeln sich so langsam, hat eine Verwahrlosung, irgendwo eine soziale Verwahrlosung stattgefunden und der Staat, die Stadt hat sich zurückgezogen, hat kein Geld mehr. Die NPD hat das alles über mehr oder weniger übernommen, die Sozialberatung, die Kinderbetreuung und so weiter. Und die Stimmung ist mittlerweile in diesem kleinen Städtchen im Nordosten also ganz, ganz offen rechts. Da kannst du gar nichts, also wenn du da irgendwas dagegen sagst, das ist praktisch, also das hat sich langsam so aufgebaut, das ist einfach so. Das ist, also ich wollte nur sagen, damit, wenn die Leute verarmen, sind sie nicht automatisch links. Das passiert nicht. Ich sprach auch nicht von Verarmung. Vom Zusammenbruch der Gesellschaft. Das ist doch da naja, das ist ja, findet aber immer noch in einem anderen Kontext statt. Der Reichtum ist ja noch irgendwo sichtbar, nur woanders. Und er ist einem selber entzogen. Das ist was anderes, als wenn tatsächlich die Blase platzt und der Reichtum als solcher kollabiert. Obwohl da sich ja immer noch welche besser dastehen hinterher als vorher, aber oder als andere, meine ich.